Ich habe eine kleine Änderung im Titel vorgenommen. Der soll jetzt lauten: Die italienische Renaissance in der Geschichtsauffassung Diltheis und seiner Vorläufer. Die Beschränkung auf Hegel als dem Vorläufer von Diltheis hat sich doch als nicht gut möglich erwiesen, als nicht durchführbar. Also der Titel lautet: Die italienische Renaissance in der Geschichtsauffassung Diltheis und seiner Vorläufer. Die Rezeption der geschichtlichen Bewegung, die wir seit dem 19. Jahrhundert allgemein mit dem Begriff der italienischen Renaissance oder der Renaissance in Italien bezeichnen. Diese Rezeption verläuft in drei verschiedenen Phasen. Zunächst bildet sich eine deutsche Renaissance, eine programmatische Konzeption der Erneuerung, der Wiedererweckung der Antike aus, die sich direkt aus der italienischen Renaissance herleitet. Diese deutsche Renaissance gewinnt nicht die Einheit und Kraft wie in Italien und dann auch in Frankreich und England, außer man zählt die Reformation dazu. Sie ist jedoch in vielen Facetten ein Faktor geworden, der die weitere Geschichte, besonders eben die Reformation, wenn man sie ausklammert, tief bestimmt hat. Die zweite Phase nimmt, wenn ich richtig sehe, von der ersten keine Notiz. Sie besteht in der eklektischen und weitgehend begrifflosen Aneignung von Gedanken und Motiven der Renaissance und des Humanismus. Es werden Bauformen, Werke der Dichtung, Malerei und Plastik, der Philosophie und Theoriebildung rezipiert, ohne dass ein Zusammenhang in Form eines Epochenbegriffs erstellt würde. Petrarca und Machiavelli, Erasmus und Raphael spielen je ihre eigene Rolle, ohne dass sie in irgendeiner Form zusammengefasst werden. Die allgemeine Vorstellung ist nur die, dass mit den genannten Autoren und Künstlern das Mittelalter irgendwie verlassen wird und die eigene Zeit beginnt oder begonnen hat. Die dritte Phase ist, wenn ich richtig sehe, die einer geschichtsphilosophischen Bestimmung der eigentümlichen Merkmale der Zeit, die den Namen der Renaissance als Epochenbegriff in Italien und dann in Europa erhalten sollte, sodass dann, wie bei Diltheis, von einem spezifischen Geist und einem Lebensgefühl der Renaissance gesprochen werden kann. Die Renaissance ist eine, oder vielleicht besser, wird zu einer in sich abgeschlossenen Epoche der europäischen Geschichte, die einerseits im Totum der Geschichte überhaupt näher bestimmt werden kann, also unter spezifisch geschichtlichen Kontinuitätsvorstellungen mit der Konzeption von Brüchen, der man sich aber andererseits in einer Detailforschung gleichsam von innen zuwenden kann, so wie es dann besonders bei Burckhardt geschieht, der, wie ja ausgeführt wurde, nicht so sehr eine Geschichte der Renaissance abfasst, sondern eher ein Bild und ein Panorama. Diltheis hat beides getan, wenn auch praktisch nur auf dem Gebiet des Renaissance-Humanismus, ein Begriff, den, wenn ich richtig sehe, nicht von ihm verwendet wird. Diltheis ist die erste Phase der Renaissance-Rezeption, also der unmittelbaren Umsetzung in die eigenen Lebensverhältnisse, bekannt und er behandelt sie, auch im Zusammenhang seiner Gesamtbehandlung der Renaissance. Die zweite Phase brauchte ihn nicht zu interessieren und im Übrigen entsteht die dritte Phase völlig unabhängig von der ersten. Die erste Phase des deutschen vorreformatorischen, von Italien unmittelbar abhängigen Renaissance-Humanismus ist heute Gegenstand einer intensiven historischen Forschung. Winfried Trillitsch hat 1981 in einem Sammelband mit dem Titel Der deutsche Renaissance-Humanismus diese Bewegung vorgestellt und geht in der Einleitung auf die Italien-Rezeption näher ein. Sottili ist den Ursprüngen des deutschen Humanismus in Italien nachgegangen und hat eine von Trillitsch nicht aufgedeckte Spur verfolgt, nämlich die Italienisierung der Kirche in Deutschland, die dadurch zustande kommt, dass kanonisches und Zivilrecht in Bologna, Padua, Pavia studiert wird und praktisch jeder Bischof, jeder kirchliche Würdenträger, der irgendwie zu Erfolg kommen will, nach Italien gehen muss und dort Recht studiert. Ohne dass dies beabsichtigt war, wird dieser Peregrinatio zu den Rechtsquellen in Italien zum Erlebnis des Humanismus. Und es wird ein Humanismus reimportiert nach Deutschland und dann installiert in den einzelnen Bistümern. sodass man von einem Humanismus der Kirche, einer italienisierten Kirche in Deutschland längst vor der Reformation sprechen kann. Und Sotili geht so weit zu sagen, dass ohne diesen Import humanistischer Gedanken die Reformation, also ein Luther und ein Melanchthon in Deutschland, weder in ihrer eigenen Gedankenkonzeption noch in ihrer Wirkung möglich gewesen wären. Wenn Hutten ausruft, O Jahrhundert, O Wissenschaft, es ist eine Lust zu leben, die Studien blühen auf, die Geister regen sich, he du Barbarei, nimm einen Strick und erwarte deine Verbannung. So ist diese neue Lebensquelle durch die Inspiration aus der italienischen Renaissance erschlossen worden, auch wenn dies mit einem, wie Herr Buck gestern sagte, antirömischen Affekt verbunden ist. Der kann zwar den italienischen Ursprung verschleiern, aber historisch ist es einfach so, dass hier die deutsche Renaissancebewegung, der deutsche Renaissance-Humanismus von Italien abhängt. Mit der Reformation und Gegenreformation und der Barbarei des Dreißigjährigen Krieges finden die unmittelbaren Impulse der Renaissance ihr Ende. Alle späteren Rückgriffe sind historisch reflektiert, sind historische Montagen in neuen Geschichtssituationen. Die späteren Bezugnahmen, etwa in der Zeit der Aufklärung bis hin zu der Phase um in den 90er Jahren, 1790 folgende, diese späteren Bezugnahmen auf Autoren der Renaissance und des Humanismus entbehren, wie ich schon sagte, jedes inneren Zusammenhanges. Wenn Kant etwa die Kritik der reinen Vernunft durch das Motto dem Francis Bacon widmet, und Francis Bacon wird in der englischen Forschung und auch in anderen Ländern weitgehend noch als Renaissance-Autor angesehen, so ist diese Bezugnahme in keinem Verhältnis etwa zu seinen Reflexionen, zeitgenössischen Reflexionen, die er aufnimmt, zu Shakespeare zu sehen. Shakespeare gilt als Originalgenie, als jemand, der die Fesseln der Gattungspoetik sprengt. Das wird in keiner Weise mit Bacon zusammengebracht. Und wenn Herder die kantische Idee einer reinen Vernunft dadurch ironisiert, dass er diese Vernunft vergleicht mit dem Verstand von Orlando, der in Ampullen auf dem Mond gelandet ist, so ist dieser Rückbezug auf Ariost wieder ein singulärer Rückbezug, der in keiner historischen Epochenbindung zu den Autoren steht, die sonst aus dieser Epoche zitiert werden. Oder wenn etwa Friedrich der Große sein Anti-Machiavell schreibt, dann bezieht er sich auf Machiavelli nicht als einen Autor einer bestimmten abgegrenzten Epoche. Eine Änderung tritt erst ein mit Friedrich Schlegel, auf den wir eingehen müssen, um die geschichtsphilosophische Strukturierung der späteren Historiker der Renaissance zu verstehen. Schlegels Interesse gilt der Ästhetik, und das für uns Entscheidende ist die von ihm mit vollzogene, zum Teil auch original wirklich durch ihn vollzogene Ablösung der Geschmacksästhetik durch eine geschichtsphilosophische Ästhetik. Es ist nicht unwichtig zu sehen, wie diese beiden unterschiedlichen Konzeptionen der Ästhetik in Bezug auf die Geschichte zu sehen sind. Die Geschmacksästhetik besagt, dass es das rezipierende Subjekt gibt mit einem kultivierten oder noch unkultivierten Geschmacksvermögen. Und auf der anderen Seite gibt es das produzierende Subjekt, das ist das Genie, das eingebunden ist in bestimmte Regeln, die es zugleich in gewisser Weise sprengen muss, um neue Regeln durch sein Werk zu setzen. So steht sich das rezipierende Subjekt und auf der anderen Seite das Genie mit seinem Produkt ganz unhistorisch gegenüber. Der Geschmack bedarf jetzt bestimmter Regulative, damit er nicht in der bloßen Subjektivität landet, so wie das Genie bestimmter Produktionsregeln bedarf, um nicht einfach als Originalgenie Unsinn zu produzieren. Und das Korrektiv der bloßen Subjektivität des Geschmackssubjekts und des genialen Subjekts ist die Norm der Antike. Mit einer gewissen Notwendigkeit ist die Geschmacksästhetik klassizistisch. Sie setzt die klassischen Werke der griechischen, nach Winckelmann eindeutig in Deutschland immer nur der griechischen Kunst als absolute Normen. Von daher kann man in gewisser Weise sogar ein Renaissance-Tabu feststellen. Die Antike muss als Einheit, als einheitliche Norm erhalten bleiben, um Geschmack und Genie an Normen zu binden, die als solche unfraglich in ihrer Einheit vorgestellt werden. Alle Produktion ist immer ein Versuch der Wiedergewinnung der Norm, der idealen Norm, die einmal in der Antike erreicht worden ist, aber sie muss in gewisser Weise unerreichbar bleiben. Von daher kann man also nicht ein Konzept einer Renaissance entwickeln, in der schon einmal die Normen der Antike vollständig erreicht worden sind, und es ist entsprechend auch, finden die Renaissance-Werke nur als Medium zu der wahren Antike irgendeine Beachtung. Also die Geschmacksästhetik, die im 18. Jahrhundert dominiert, steht gewissermaßen unter der Verpflichtung der Normierung der klassischen Werke des Altertums und der Degradierung aller vorhergehenden Epochen, im Grunde auch der eigenen Versuche. Schlegel ist vielleicht der erste, wenigstens der fulminanteste und erfolgreichste Autor, der eine radikale Historisierung der Ästhetik vornimmt. Schlegel historisiert die Kunst, er sieht niemals ein Werk als ein einzelnes, sondern immer im historischen Funktionsfeld, das als solches, als historisches, unwiederbringlich ist. Eine Renaissance ist als solche ein begriffliches Unding, weil die Geschichte nicht der Ort möglicher Wiedergeburten ist. Zitat: Man kann den Charakter eines Dichters im Ganzen nie mit einiger Richtigkeit treffen, bevor man nicht den Kreis der Kunstgeschichte gefunden hat, zu dem er gehört, das größere Ganze, von dem er selbst nur ein Glied ist. Ein für die Ästhetik der Aufklärung undenkbare Idee. Mir ekelt, schreibt Schlegel an seinen Bruder August Wilhelm, vor jeder Theorie, die nicht historisch ist. Und im Athenäum fasst er lapidar zusammen, die Wissenschaft von der Kunst ist ihre Geschichte. Das heißt, in der ästhetischen Reflexion taucht nicht mehr das singuläre Subjekt auf, das sich irgendeinem Produkt gegenüber befindet und es nach seinem Geschmack zu beurteilen hat und dabei im Kopf hat die idealen Werke der Antike, sondern es taucht jetzt der Kritiker auf, der ein Kunstwerk als solches historisch zu begreifen hat. Wobei dieses historische Begreifen zugleich impliziert, dass die historischen Situationen unwiederbringlich verloren sind. Es ist nicht möglich, historische Produkte wie die der Antike in der Nachahmung, wie es bei Winckelmann heißt, der griechischen Werke der Malerei und Bildhauerkunst, sich noch einmal anzueignen. Das wäre ganz unhistorisch gedacht und wird von Schlegel also in einer völligen radikalen Wende ad absurdum geführt. Wenn es eine Kunstproduktion gibt, ist diese Kunstproduktion historisch bedingt auch durch die Geschichtsphasen, die auf die Antike folgten. Also Schlegel kann ruhig eine gewisse Idealisierung der Antike vornehmen, er muss aber für eine mögliche Neugewinnung von Kunstwerken, für eine mögliche neuere Annäherung an die schöne Kunst, immer einreflektieren, die Phase, die zwischen der Antike und der Jetztzeit liegt. Die kann nicht verloren gehen. Winckelmann, Kant, Hume sehen sich oder den Kunstkenner, den Geschmackskritiker der Moderne des 18. Jahrhunderts, unmittelbar den Werken gegenüber, und der Künstler kann unmittelbar im Prinzip das antike Kunstwerk nachzuahmen versuchen. Diese Unmittelbarkeit geht durch die Geschichtsphilosophie von Schlegel verloren. Wenn ein Künstler noch einmal, wie es für Goethe anvisiert wird in der geschichtsphilosophischen Reflexion von Schlegel, noch einmal schöne Kunst hervorbringen kann, dann nur in der Vermittlung der historischen Phasen, die inzwischen abgelaufen sind. Die können nicht gewissermaßen beiseite geschoben werden, sondern sie gehen ein in die Kunstproduktion. Alle Kunst ist geschichtlich, und ein Versuch der Nachahmung der griechischen Werke, der Malerei und Bildhauerkunst in der Unmittelbarkeit von Winckelmann wäre für Schlegel absurd. Und das ist wohl auch die Grundidee, die ihn beherrscht, wenn er sagt, dass er ein zweiter Winkelmann sein möchte. Ein Winkelmann aber mit ganz neuen Ideen, der diese Nachahmungsvorstellung überführt in eine Vorstellung des Studiums der griechischen Poesie, wie der Aufsatztitel eines Werks von 1796 und 98 lautet: Das Studium, nun der Kritiker studiert die antike Poesie in ihren historischen Bezugsfeldern und kann sie dann zur Verfügung stellen, gewissermaßen als etwas, was der neue Autor, der moderne Autor in seinen historischen Bezugsfeldern noch einmal realisieren soll. Geschichte ist immer begrifflich strukturiert und die Begriffe werden je nach Schlegels jeweiliger Überzeugung der kantischen und fichtischen Philosophie entnommen. Sie lassen sich nicht aus dem empirischen Befund der Geschichte selber herleiten. Das heißt, wenn Schlegel das Unternehmen einer geschichtsphilosophischen Reflexion innerhalb der Ästhetik anstellt, dann muss er irgendwo seine Begriffe her haben. Er muss in irgendeiner Form Geschichte philosophisch artikulieren. Das wird uns noch bei Diltay beschäftigen, dass auch bei Diltay, obwohl er sich vehement gegen die Geschichtsphilosophie wendet, wie übrigens ja auch Burckhardt, selber geschichtsphilosophisch an die Geschichte herantritt. Das heißt, auch er braucht bestimmte Begriffe a priori, er braucht Begriffe, die das Feld und die Materie der Geschichte strukturieren. Und hier auch bei Schlegel stammen sie weitgehend aus der kantischen Philosophie und dann auch von Fichte. Es wäre hier einzugehen auf den grundlegenden Aufsatz über das Studium der griechischen Poesie. In ihm charakterisiert Schlegel die griechische Poesie und Kunst als eine objektiv ideale. Ihr folgt eine Phase, die an sich und gemäß der klassizistischen Ästhetik Kants keinen ästhetischen Wert haben dürfte. Es ist die Moderne, die mit den Römern beginnt und erst jetzt, also am Ende des 18. Jahrhunderts, ihr Ende findet. Ihr ästhetischer Wert ist an sich nichtig, weil sie das Schöne zerstört, weil sie sich vom Interessanten und von Verstandesbegriffen leiten lässt. Aber sie bereitet eine neue Epoche der Poesie, eine, wie Schlegel etwas verfänglich in der Frühfassung sagt, Wiedergeburt der Poesie selber vor. Eine Renaissance also auf höherer Ebene, die sich im Werk Goethes abzuzeichnen beginnt. Der Wert der Moderne ist ein rein provisorischer, keiner der ästhetischen Wertschätzung als solcher. Das heißt, Schlegel hat die heute etwas absurd anmutende Idee, dass im Grunde in der Moderne keine Kunst produziert worden ist. Er hat also den Begriff der Kritik der ästhetischen Urteilskraft von Kant, gemäß der Kunst und Interesse nicht zusammengehen dürfen. Daraus macht Schlegel die Divergenz von Schönheit, von Kunst und dem Interessanten. Alle Werke der Moderne sind interessant. Alle Werke der Moderne sind geleitet von Verstandesbegriffen. Shakespeare ist interessiert an Hamlet, an dessen Psychologie, an dessen Weltauffassung. Es ist nicht das reine Schöne als solches, das ist nicht die reine Kunst, sondern es ist getrieben von einem psychologischen, weltanschaulichen Interesse. Das ist Kennzeichen der Moderne. Die Werke der Moderne interessieren uns in einer auch nicht ästhetischen Weise. Das bringt an sich die Situation hervor, dass die Werke der Moderne keine Kunstwerke sind. Eine absurde Situation. Trotzdem haben sie einen Wert, einen ästhetischen Wert als provisorisch, Provisorium, das heißt eine Vorhersehungs-, in ihnen liegt die Vorbereitung der wahren Kunst, die sich jetzt als Morgenröte abzuzeichnen beginnt in der Kunst von Goethe. Also ein provisorischer Wert, dieser Begriff stammt aus der kantischen Rechtsphilosophie, nach Kant haben die Rechtszustände, die noch mit Gewalt behaftet sind, eine provisorische Legitimation, weil sie vorbereiten den Zustand, den wir zu realisieren verpflichtet sind, nämlich den wirklichen Rechtszustand. Aus dieser Konstruktion von provisorisch und peremptorisch übernimmt Schlegel dann die Charakteristik der Moderne als einer provisorischen Kunstphase, die wahre Kunst, die mit Goethe sich abzuzeichnen beginnt, vorzubereiten hat. Im strengsten Sinne des Wortes hat auch nicht ein einziges modernes Kunstwerk den Gipfel ästhetischer Vollendung erreicht, sagt Schlegel. Kunst entsteht nicht wie ein Tier oder eine Pflanze, die entstehen, sich entwickeln, reifen und untergehen, um, Zitat, im ewigen Kreislauf immer endlich dahin zurückzukehren, von wo ihr Weg zuerst ausging. Es gibt also keine Renaissancen, weil jede Epoche in der Gesamtentwicklung eine einmalige und notwendige Funktion hat und jede Folgeepoche, die vorhergehende, in sich, da kann man den hegelischen Begriff verwenden, aufhebt. Wenn die Kunst also wieder zu sich selbst finden soll, so kann sie nicht von der Moderne abstrahieren, sondern muss sie dialektisch in sich aufnehmen und überwinden. Diese Emanzipation des Historischen in der Geschichtsphilosophie Schlegels macht jede Rückkehr durch unmittelbare Nachahmung, wie sie Winckelmann und Kant vorschweben, unmöglich. Die Moderne kann nicht verleugnet werden, sondern muss in die Kunst eingehen. Das bedeutet zum Beispiel, das Epos und die Tragödie haben ihren Ort einzig in der Antike und sind unwiederholbar verloren. Das Epos ist eine antike Kunstform und kann nicht reproduziert werden. Nur ihr Studium, nicht ihre Nachahmung, ist möglich. Das geschichtsphilosophische Theorem des nur provisorischen Werts der Moderne besagt nicht, dass sich Schlegel nicht für die Epoche der Renaissance ausnehmend interessiert und zu ihrer allmählichen Konturierung mehr beigetragen hat als irgendein Kritiker vor ihm. 1800 publiziert Schlegel ein, Zitat als Titel, Gespräch über die Poesie im Athenäum. Teilnehmer des Gesprächs, das eigentlich historisch tatsächlich in Jena im Hause von Schlegel lokalisiert ist, Teilnehmer dieses Gesprächs sind Antonio, Lothario, Ludovico, Markus, Andrea, Camilla. Also ein Gespräch in Italien, wobei offen bleibt, ob es ein Gespräch der Bürgerrenaissance ist, ob es Bürger sind, die hier zusammenkommen, oder ob an eine höfische Gesellschaft denkt. Er idealisiert wenigstens ein italienisches Gesprächsmilieu, gewinnt dadurch so ein Stück Atmosphäre, wie es später mit der Vorstellung der Renaissance verbunden ist, und behauptet implizit, dass man sich über Kunst in dieser freien Redeform mit Frauen in Italien unterhalten kann, dass das sozusagen der ideale Ort ist zur Wahrheitsfindung auf diesem Gebiet. Die urbane Gesprächsform liegt in Italien in einer höfischen oder bürgerlichen Gesellschaft der Renaissance. Die Moderne beginnt in diesem Gespräch mit Dante. Zitat, die katholische Hierarchie war unterdessen ausgewachsen. Die Jurisprudenz und die Theologie zeigt manchen Rückweg zum Altertum in Jurisprudenz und Theologie im Mittelalter. Religion und Poesie verbinden der große Dante diesen Weg, diesen Rückweg betrat jetzt Religion und Poesie verbindend der große Dante, der heilige Stifter und Vater der modernen Poesie. In einem ungeheuren Gedicht umfasste er mit starken Armen seine Nation und sein Zeitalter, die Kirche und das Kaisertum, die Weisheit und die Offenbarung, die Natur und das Reich Gottes. Eine Auswahl des Edelsten und Schändlichsten, was er gesehen, des Größten und des Seltsamsten, was er ersinnen konnte, die offenherzigste Darstellung seiner selbst und seiner Freude, die herrlichste Verherrlichung der Geliebten, alles treu und wahrhaftig im Sichtbaren und voll geheimer Bedeutung und Beziehung aufs Unsichtbare. Im Vorgriff sei schon hier die entgegengesetzte Auffassung Dilthers zitiert, gemäß der Dante Repräsentant des Mittelalters ist und entschieden nicht der Moderne zugehört. Dilthers schreibt, was an ihnen, den mittelalterlichen Denkern, individuell war, ordnete sich diesem System, das heißt der mittelalterlichen Weltansicht und Lebensordnung, unter, und darin war gegründet, dass der Denker eine Weltmacht war. Wie einsam und verdüstert auch ein Dante seinen Weg ging, seine ganze große Seele war diesem objektiven Zusammenhang hingegeben, so gut als die eines Anselmus, Albertus oder Thomas. Hierdurch wurde er zu der Stimme 10 schweigender Jahrhunderte. Also eine Differenz in der Vorstellung des Epochenbeginns bei Schlegel in diesem Zusammenhang, der Beginn entschieden bei Dante, bei Dilthey dann, auch schon bei Hegel, Dante, mittelalterlicher Dichter, mittelalterlicher Philosoph, entschieden nicht modern, sondern die Moderne beginnt erst mit Petrarca. Zu Dante treten bei Schlegel dann Petrarca und Boccaccio. Zitat, diese drei sind die Häupter vom alten Stil der modernen Kunst. Die moderne Kunst beginnt mit Dante, Petrarca und Boccaccio. Aus solchen Quellen entsprungen konnte bei der vorgezogenen Nation der Italiener der Strom der Poesie nicht wieder versiegen. Innerhalb dieser neuen Kunstform wird in der dieser beginnenden Moderne wird eine neue Kunstform entwickelt, der Romanzo. Der Autor ist Ariost. In der Folge entwickelt sich daraus der Roman, der mit seiner Darstellung von subjektiven Stimmungen dem Epos strikt widerspricht, der für die Moderne das charakteristische Kunstwerk bildet und nach dem die Romantik der Gipfel der Moderne sein muss. Eine Theorie der Moderne ist nach Schlegel also gewissermaßen eine Theorie des Romans. Schlegel selber hat die Theorie des Romans nicht geschrieben, sondern Georg Lukács hat diesen Ball gewissermaßen aufgefangen und dann eine Theorie des Romans geschrieben mit genau den schlegelschen Vorstellungen. Epos ist objektivistisch, ist antik. Der Roman hat seinen Ort in der Neuzeit, ist Stimmungen hingegeben, ist dem der Diversifikation hingegeben. Die Einheit der Welt ist aufgelöst und das Subjekt findet sich alleine in einer Welt, muss seinen Gang finden, daher die Möglichkeit des Bildungsromans und so weiter. Vorentscheidung, es kann in der Antike keinen Roman geben. Dass es doch Romane gibt, war natürlich bekannt, aber kann aus diesem geschichtsphilosophischen Parti pris gewissermaßen einfach nicht zur Kenntnis genommen werden, weder bei Schlegel noch später bei Georg Lukács. Wie bei Dante wirkt in Ariost eine Synthese von mittelalterlich-feudalen Vorstellungen und antiken Lehren und Modellen. Schlegel fasst die Moderne als Ergebnis zweier Strömungen, die in den genannten Werken zu einer eigenartigen Einheit schmelzen. Also nicht ein Absetzen, ein Bruch, sondern in Ariost, in Dante, in Petrarca und Boccaccio werden Quellen zusammengefasst, wird Mittelalter und Antike zusammengefasst zu einer neuen Synthese. Das entspricht dieser Geschichtsphilosophie, gemäß der auch eben, wie ich schon sagte, in die neue Entwicklung der Kunst, die mit Goethe beginnt, die Moderne einreflektiert werden muss. Es kann nicht ein abrupter Neuanfang gedacht werden. Schlegel entwirft auf dem Globus Intellectualis die Gebiete der Ancien und Modernen nach neuen Gesichtspunkten. Er lässt die Moderne mit Dante beginnen und sucht das Eigentümliche so zu bestimmen, dass eine Gegenwelt zum Schönen der Antike, das heißt der griechischen Kunst, entsteht. Die Moderne ist hin offen zur Romantik, in der sie ihr Ende findet. Der erste postmoderne Dichter ist Goethe. Also um es nochmal zusammenzufassen, die Geschichtsphilosophie von Schlegel löst die Geschmacksästhetik ab. Eine eigentliche Renaissance im Sinne einer Nachahmung, einer unmittelbaren Nachahmung und Aufnahme antiker Vorbilder ist nicht möglich, weil die Geschichte als solche die Kunst bestimmt. Jede Kunst ist geschichtlich und in eine Renaissance muss notwendig die geschichtliche Determination der Gegenwart und der unmittelbaren Vergangenheit mit eingehen. Die Moderne beginnt mit Dante, Boccaccio, Petrarca, Ariost. Und ein weiterer Punkt war, dass Schlegel ein gewisses italienisches Flair entdeckt, eine Lokalisierung von Gesprächssituationen in der italienischen Renaissance, die Atmosphäre, die ein liberales Gespräch mit Frauen möglich macht, findet man nicht in Deutschland, sondern im Renaissance-Italien. In enger Anlehnung an Schlegel führt Schelling das Renaissance-Motiv fort. Zunächst zu Dante. Auch bei Schelling eröffnet er die Moderne. In der Abhandlung über Dante in philosophischer Beziehung heißt es, im Allerheiligsten, wo Poesie und Religion verbündet, steht Dante als Hohepriester und weiht die ganze moderne Kunst für ihre Bestimmung ein. Dante, der Hohepriester, weiht die moderne Kunst für ihre Bestimmung ein. Nicht ein einzelnes Gedicht, sondern die ganze Gattung der neueren Poesie repräsentierend, der Repräsentationsgedanke wird virulent. Wir werden auch bei Dilthey immer wieder finden, dass bestimmte Subjekte eine Zeit repräsentieren. Also hier die ganze Gattung der neueren Poesie repräsentierend und selbst eine Gattung für sich, das werden wir gleich näher noch zu bestimmen versuchen, selbst eine Gattung für sich steht die göttliche Komödie so ganz abgeschlossen, dass die von einzelneren Formen abstrahierte Theorie für sie ganz unzureichend ist und sie als eine eigene Welt auch ihre eigene Theorie fordert. Die von Dante sogenannte göttliche Komödie, er meint, der Dante hätte ihr selber diesen Titel gegeben, ist ein, Zitat, absolutes Individuum, Zitat, denn wie die alte Welt allgemein die Welt der Gattungen, so ist die moderne die der Individuen. Das Werk entsteht aus absoluter individueller Willkür. Dante also wird, wie vor ihm schon Shakespeare, dem Zugriff der Gattungspoetik entzogen. Sein Werk ist ein Individuum, das eine eigene Theorie fordert. In der Antike produzierte man ästhetische Objekte nach bestimmten Gattungsprinzipien. Das Allgemeine der Gattungspoetik, meinetwegen die aristotelische Poetik mit ihren Gattungsvorstellungen, genügt als Theorie für das Drama, für die Komödie und meinetwegen dann auch für andere dort genannte Gattungsformen der Poesie. Schellings Idee ist, und das ist wirklich entscheidend jetzt für die Vorstellung im 19. Jahrhundert des Individualismus der Renaissance, Schellings Idee ist, dass die göttliche Komödie ist das erste moderne Werk überhaupt, keiner Gattungsbestimmung mehr unterliegt. Wenn man die göttliche Komödie begreifen will, dann muss man gewissermaßen die Contradictio in adjectum machen, nämlich eine Theorie des Individuellen. Die göttliche Komödie fordert ihre eigene Theorie. Mit diesem Begriff wird die göttliche Komödie vor bestimmten Vorbehalten gerettet, wie sie etwa Voltaire in der Zeit der Aufklärung geäußert hat, nämlich, dass die göttliche Komödie an sich eine tolle Sache ist, weil der Dante es wagt, Päpste und andere Leute in die Hölle zu stecken. Ja, das ist für Voltaire natürlich der Gipfel der Freude. Ein kühner Mann. Man kann nur für Dante sein, aber das Gedicht leider taucht nicht viel, denn es unterliegt, wenn man die Gattungspoetik heranträgt, nicht den strikten Regeln und kann deswegen als wirkliches Kunstwerk nicht gelten. Das sind die Vorbehalte von Voltaire, der an sich eine große Neigung hat zu bestimmten Stücken, wenigstens in der Hölle. Bei Schelling jetzt die Rettung der göttlichen Komödie als des ersten modernen Werkes durch die Idee, dass sich die Moderne überhaupt den Gattungsbestimmungen entzieht und dass die Moderne die Zeit der Individuen, die Zeit des Individualismus, die Zeit individueller Produktion ist, so dass die Gattungspoetik vor diesen Kunstwerken scheitert. Sie sind Kunstwerke, das ist anders als bei Schlegel, sie sind nicht nur provisorisch, sondern sie sind Kunstwerke, erheischen aber und erfordern ihre eigene Theorie, eine Theorie der göttlichen Komödie, nicht mehr der Gattung, sondern dieses individuellen Werkes, das damit die Individualproduktion der Neuzeit oder der Moderne eröffnet. Die göttliche Komödie kann also als das erste Werk der Moderne diagnostiziert werden, weil Individualität ein Charakteristikum der Moderne schlechthin ist. Man sieht, wie sich hier auf dem Umweg über die Ästhetik und deren Theoreme die spätere Vorstellung von dem exemplarischen Renaissance-Menschen als Individuum schlechthin anbahnt. Erst in der Renaissance gibt es überhaupt Individualität im modernen Sinn. An der Spitze, in dieser Geschichtsskizze von Schlegel und Schelling, steht Dante. Diltay nimmt dieses Konzept der spezifischen Individualität des Renaissance-Menschen auf. Das führt bis zu der Folge, dass ein Diltay-Schüler, Georg Misch, in seiner Vorstellung der Autobiografie überhaupt die Antike als eine Epoche charakterisiert, in der Autobiografie nicht möglich ist. Autobiografie nämlich als die Reflexion des Individuums auf sich selber. Autobiografie ist eine Sache der Moderne. Das findet man also hier schon im Grunde angelegt bei Schelling. Schelling übersetzt, wie auch Fichte, aus der Divina Commedia, die Inschrift am Eingang der Hölle erscheint, ihr, die auf leichter Barke schwanken, zoget, beginnt es. Er verfasst ein Gedicht an Dante, also an, neues Wort, Dante. Dann wird Ariost geschätzt, sein Gedicht ist das einzige epische der Moderne, wenn überhaupt in der modernen Poesie bis jetzt ein Epos sein könnte. Können wir denn noch Epen produzieren eigentlich nicht. Und wir werden sehen gleich, dass das Epos nur als dessen vollkommene Negation geschrieben werden kann. Ariost ist die vollkommene Negation des Epos. Ich zitiere aus einem Text von Schelling. Schelling sagt: Ich knüpfe meine Betrachtung meinem Vorsatz gemäß, die Poesie auch in den merkwürdigsten Individuen zu charakterisieren. Auch das Wort charakterisieren ist ein charakteristisches für diese Phase. Man präpariert an den Individuen die Eigentümlichkeiten heraus. Schon Goethe charakterisiert Individuen. Und hier taucht es immer wieder auf, das Individuum muss begriffen werden. Als nur individuelles kann es nicht in allgemeinen Begriffen erfasst werden. Wie macht man dann, wie nähert man sich diesen Werken durch Charakterisierung, durch das Herauspräparieren des Eigentümlichen. Also, ich knüpfe meine Betrachtung meinem Vorsatz gemäß, die Poesie auch in den merkwürdigsten Individuen zu charakterisieren, gleich an den Ariosto an. Dazu förderst, kein Zweifel ist, dass er das echteste moderne Epos gedichtet hat. Sein Vorgänger Boiardo vorzüglich, und andere sind nicht zu rechnen, weil sie, wenn sie auch auf dem rechten Wege waren, doch nicht das Vortreffliche darin erreichten, langweilig und überladen geblieben sind. Und dann etwas später, das Wunderbare hatte sich vom Christentum aus verbreitet und in der Berührung mit der Tapferkeit der späteren Zeit sich zu einer romantischen Welt entzündet. Auf diesem glücklichen Boden nun konnte der Dichter nach Willkür schalten, nach Willkür. Sophokles und Aeschylus verfahren nie nach Willkür. Das macht Ariost. Er kann nach Willkür. Das heißt, nach seinem individuellen Wollen, so wie sein Individuum, seinen Geist ihm das eingibt. Also auf diesem glücklichen Boden, nun konnte der Dichter nach Willkür schalten, neu erfinden, schmücken. Alle Mittel standen ihm zu Gebote. Er hatte Tapferkeit, Liebe, Zauberei. Er hatte zudem allen noch den Gegensatz des Morgen- und Abendlandes und der verschiedenen Religionen. Wie das Individuum oder Subjekt durchgehend mehr in der modernen Welt hervortritt, musste es auch im Epos geschehen. So dass es die absolute Objektivität des alten Epos verlor und mit dieser Gattung nur als ihre vollkommene Negation vergleichbar ist. Und auch Ariosto hat seinen Stoff nach sich modifiziert, indem er ihm ein gutes Teil Reflexion und Mutwillen beigemischt hat. Reflexion, wie der Terminus technicus, die Differenz von reflektierter und bloß naiver Kunst, von sentimentalischer und naiver Kunst, also hier Ariost als derjenige, der Reflexion beigemischt hat, mit wieder diesem typischen Zugriff geschichtsphilosophischer Autoren, die bestimmte Vorbegriffe benutzen, um das Material zu strukturieren, als ob Euripides nicht reflektiert dichtet. Das darf er gewissermaßen nicht. Die Reflexion, der reflektierte Dichter ist der moderne, ist der individuelle Dichter, der bringt seine Überlegungen, seine Willkür ein und damit wird ein Tabu der Reflexion für die antike Kunst ausgesprochen, das faktisch vollkommen unhaltbar ist natürlich. Also, und mit dieser Gattung nur als ihre vollkommene Negation vergleichbar ist, dann auch Ariost hat seinen Stoff nach sich modifiziert, nach sich dem Individuum, indem er ihm ein gutes Teil Reflexion und Mutwillen beigemischt hat. Da ein Hauptcharakter des Romantischen überhaupt in der Vermischung des Ernstes und des Scherzes liegt, so müssen wir ihm jenes zugeben, da von der anderen Seite seine Schalkhaftigkeit sozusagen wieder an die Stelle der Gleichgültigkeit, der Unteilnahme des Dichters im Epos tritt. Im Epos nimmt der Dichter nicht teil, sondern stellt etwas objektiv dar. Das heißt, er ist gewissermaßen nicht interessiert. Der Begriff des Interesses fehlt in der klassischen Kunst. So fächert sich dieser kurze Text auch wieder auf an den Begriffen, die vorgegeben sind, letztlich von der Kritik der ästhetischen Urteilskraft bei Kant über die Differenz von naiver und sentimentalischer Dichtung oder reflektierter Dichtung bei Schiller und Schlegel. Im Winter 1801-1802 entsteht der Dialog Bruno, an Giordano Bruno anknüpfend, einmal in der Form des Dialogs, zum anderen in der spekulativen Erfassung des Unendlichen. Wir sahen, dass schon Schlegel die urbane Form des italienisierten Dialogs wählt, um eine bestimmte Atmosphäre zu evozieren, die der freien und gebildeten Thematik entspricht. Schelling nimmt diese Anregung auf und gibt der entstehenden Renaissance-Vorstellung als einer Lebensidee einen weiteren Impuls. Ist es eigentlich gut zu verstehen, wie ich spreche? Ja? Achso, ja? Also für mich ist es ja unbequem. Während sich bei Schlegel und Schelling eine Idee der Renaissance als einer für sich bestehenden Epoche abzeichnet, ist Hegels Philosophie, speziell die Ästhetik, in besonderer Weise stumpf gegen das Eigentümliche der Renaissance. Nicht, dass die großen Künstler keinen Platz hätten in seiner Gesamtkonzeption, sie gewinnen jedoch dadurch, durch die systematische Ordnung des Ganzen, keinen Freiraum, sich als Besonderes zu zeigen. Zur groben Orientierung: Hegel teilt die Sphäre der Kunstentwicklung im Ganzen in die symbolische, die klassische und die romantische Kunst ein. Die Kunst kulminiert in der Klassik und in ihr in der Darstellung des Menschen in der Skulptur. Mit der christlichen Kunst, also Kunst überhaupt, kulminiert in der Antike und dort in der Skulptur in der Darstellung des Menschen. Der Grund wird aus einer allgemeinen Systematik, ist aus einer allgemeinen Systematik entwickelt. Die symbolische Kunst ist die Äußerlichkeit der bloßen, bizarren, grotesken, erhabenen, schwülstigen Formen. So dann entsteht die Reflexion des Subjektes auf sich selber, die sich aber noch nicht als subjektive weiß, sondern in der Darstellung des Äußeren. Diese Phase erreicht der Geist in seiner Gesamtentwicklung in der Antike. Daher der glückliche Augenblick in der Antike, um sich selber, den Menschen, darzustellen, weil er nicht mehr bloße äußere Materie ist und noch nicht in seiner totalen Subjektivität erfahren ist. Also in gewisser Weise nicht mehr orientalisch und noch nicht christlich. Das ist der Kulminationspunkt für die Darstellung des Menschen in seiner Äußerlichkeit, aber des Menschen. Daher die Skulptur als Höhepunkt möglicher Kunst überhaupt. Das ist der spekulative Gedanke, den Hegel in die Ästhetik einbringt. Wenn man sich an Kant erinnert, wird die Klassik mit ihrer Idealproduktion in der griechischen Kunst viel nüchterner und anders gesehen in Anlehnung an Winckelmann, dass nämlich aus Gründen der politischen Verhältnisse in Griechenland eine maximale Liberalität entstehen könnte bei gleichzeitiger starker Bindung an Gesetze. Das ist die Fundierung der griechischen Kunst bei Winckelmann in Klima und in den politischen Umständen, die dann von Kant aufgenommen wird. Hier bei Hegel also in einem ganz allgemeinen spekulativen Gedanken, der die Sonderstellung der griechischen Kunst so fundiert, dass die Kunst schlechthin als Äußerungsform des Menschen nur in Griechenland ihre Kulmination hat erreichen können. Mit der christlichen Religion wird sodann das rein Geistige des Menschen erschlossen, seine Innerlichkeit, die keine künstlerische Darstellung mehr finden kann. Im Prinzip ist das Seelische im Menschen oder das eigentlich Geistige im Menschen rein Subjektive nicht mehr einer künstlerischen Darstellung fähig, sondern kann nur in der Philosophie und der Religion, beziehungsweise umgekehrt, in Religion und in der Philosophie erschlossen werden und seinen Ausdruck finden. Das ist die romantische Epoche, die beginnt mit dem Christentum. Wenn in dieser romantischen Epoche, also in der Epoche nach dem Christentum, wenn in dieser romantischen Epoche des Geistes die Kunst zu einer besonderen Geltung überhaupt kommen kann, dann dort, wo sie sich der Klassik verpflichtet, das heißt, wo sie zurückgeht zu den klassischen Formen, in der Malerei und Dichtung also, die später als die der Renaissance gilt, die aber bei Hegel unter dem unglücklichen Titel der Romantik subsumiert wird. Es ist dort eine maximale Annäherung einmal möglich, obwohl der absolute Geist sich an sich schon von der Kunst als seiner adäquaten Ausdrucksform verabsentiert hat. Die malerische Vollendung dieser großen Meister, nämlich der großen Meister etwa wie Raphael und Tizian, die malerische Vollendung dieser großen Meister, sagt Hegel, ist eine Höhe der Kunst, wie sie nur einmal von einem Volk in dem Verlauf geschichtlicher Entwicklung kann erstiegen werden. Dieses Einmaligkeitsprädikat, ähnlich in der antiken Kunst, nur einmal kann diese Skulptur etwa von Phidias im Verlauf der Menschheit erreicht werden. Hier wird das Motiv aufgenommen. Nur einmal konnte das italienische Volk in dieser maximalen Annäherung an die Strukturen der Antike, der klassischen griechischen Kunst, seine Kulmination erreichen, in der Sphäre an sich eines Geistes, der schon romantisch ist. An sich ist die Kunst schon verabsentiert. Während Hegel in der Charakteristik der Malerei weitgehend den Forschungen Rumors folgt, zeigt die Darstellung der Dichter stärkere eigene Züge. Dante wird aus der Moderne zurück ins Mittelalter entlassen. Hegel bricht mit der Konzeption von Schlegel und Schelling und eignet sich eine Vorstellung an, die bis heute die wohl dominierende ist, nämlich Dante als eines mittelalterlichen Dichters. Während der Begriff des Romantischen eine Kontinuität von Mittelalter und Neuzeit stiftet und die Kunst der Renaissance wenigstens in der Metakonstruktion an die des Mittelalters ohne Bruch anschließt, folgt Hegel in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte dem noch üblichen Schema vom finsteren Mittelalter und der neuen Lichtphase in der Wiederherstellung von Wissenschaft und Kunst. Und hier ist Hegel im Großen und Ganzen wenig originell. Er hat nur den Blick für bestimmte Eigentümlichkeiten von Autoren. Er liest tatsächlich vieles, ob er Ariost und Dante wirklich gelesen hat, das ist immer doch zu bezweifeln. Er folgt in der Beurteilung der bildenden Kunst Rumor, bringt eigentümliche Gesichtspunkte hinein, ist aber nicht originell. In der Geschichte der Philosophie ist Hegel originell, aber bringt in die Gesamtstruktur nichts Neues ein. Im Übrigen ist es so, dass er die Philosophie der Geschichte und auch die Geschichte der Philosophie nicht nach seinem dialektischen Schema konstruiert. Und das macht er im Prinzip nur in der Ästhetik. Nur in der Ästhetik wird ein Gesamtraster, wie ich zu skizzieren versuchte, entworfen, in dem dann bestimmte Epochen nach einer Konstruktion a priori schon konzipiert werden können. In der Geschichte der Philosophie und der Philosophie der Geschichte wird dieses an sich notwendige Schema der Geistesentwicklung nicht durchgeführt, sondern eine Darstellung gebracht, die sich stark an die Darstellung etwa von Brucker und folgenden Philosophiegeschichten oder auch der Geschichtsdarstellung im Ganzen anschließt. Bei Hegel also wird nicht die Philosophiegeschichte, wohl aber die Geschichte der Ästhetik geschichtsphilosophisch vermessen. Sowohl für Jakob Burckhardt wie auch für Wilhelm Dilthey ist die Geschichtsphilosophie obsolet geworden. Ein Kentaur für den Ersten, ein Unterfangen, das sich eine unlösbare Aufgabe stellt für den Letzteren. Philosophie der Geschichte ist für Dilthey eine Theorie, Zitat, welche den Zusammenhang der geschichtlichen Wirklichkeit durch einen entsprechenden Zusammenhang zu einer Einheit verbundener Gesetze zu erkennen unternimmt, also für Sätze, bestimmte Sätze a priori zusammenstellt und damit die geschichtliche Realität zu erkennen hofft. Dieser Zusammenhang könnte nur durch einen Plan der Gesamtgeschichte oder auch durch die Entwicklungsgesetze, die Gesetze der Entwicklung der Geschichte erstellt werden, beides ist aber nicht erkennbar. Es scheint, als wäre mit der These Dilthays, dass die Philosophie der Geschichte keine wirkliche Wissenschaft ist, den geschichtsphilosophischen Bestimmungen in der Art Schlegels, Schellings oder Hegels die Sicht genommen, als müsste jetzt eine rein empirische, sich von Faktum zu Faktum tastende Empirie das letzte und einzige Wort haben. Tatsächlich, und das ist meine These hier zu den Darstellungen Dilthays von der italienischen Renaissance, tatsächlich konstruiert Dilthey seine Geschichte höchst idealistisch. Die Begriffe, nach denen die historischen Phänomene erkannt und geordnet werden, stammen nicht aus der Geschichte selbst, aus dem wirklichen Leben, wie Dilthey will, und wie er es exemplarisch am römischen Recht etwa und seiner theoretischen Überhöhung im Naturrecht darzustellen versucht, sondern sie haben ihre Wurzeln in der kantischen und nachkantischen Philosophie. Diltay macht im Zuge dieser Rezeption jedoch diese Rezeption gewissermaßen aristotelische Wende. Er will die Ideen in den Sachen selbst auffinden und sich befreien von den a priorischen Regeln, die nicht nur die Methode bestimmen, sondern auch Inhalte importieren. Aristotelische Wende in dem Sinne, dass sich Diltay der idealistischen Philosophie gegenübersieht und versucht jetzt, so wie Aristoteles im Hinblick auf Platon, dann die Ideen als eigenständige Größen zu verabschieden und sich den Objekten selber zu wenden. Mal wieder das ad res ipsas, den Gegenständen selber. Die Ideen sind bloße Nomina, also ein Nominalismus gegen den deutschen Idealismus. Tatsächlich werden natürlich Ideen entdeckt in den Objekten, Ideen, die vorfabriziert sind, Ideen, die schon ihre eigene Tradition haben und die jetzt benutzt werden, um das ungeheure Material, mit dem sich Diltay beschäftigt hat, in eine bestimmte Ordnung zu bringen. Aber mit der Vorstellung, dass diese Konzepte dem Leben selber, der Geschichte selber abgewonnen sind, wie ganz ähnlich Marx ja auch sagt, dass er seine Vorstellungen der Geschichte selber abgewonnen hat und nicht idealistisch verfährt mit bestimmten dialektischen Vorbegriffen. Also insofern ein gewisses Parallelphänomen von Diltay und Marx. Wir finden das gleiche Vorgehen wie bei den schon erörterten Autoren. Es gibt erkenntnisleitende Grundideen. Es wird das historische Material diesen Ideen entsprechend gesichtet. Diltay freilich übertrifft alle Vorgänger in seiner historischen Detailkenntnis. Er unterliegt ihnen in der spekulativen Stärke. Diltay operiert im Wesentlichen mit zwei verschiedenen Grundschemata. Das erste besagt, dass bis zum Ende des Mittelalters die Metaphysik dominierte. Sie hielt die Einzelwissenschaften in Knechtschaft. Mit der Renaissance beginnt die Zerstörung, die Auflösung der herrschenden Metaphysik und die Befreiung der Einzelwissenschaften aus ihrer Dienstbarkeit. Also die Vorstellung einer ursprünglichen Einheit, in der bestimmte Disziplinen, bestimmte geistige Möglichkeiten des Menschen verbunden und letztlich geknechtet sind, und dann die Befreiung, die Auflösung dieser erzwungenen Einheit in der Renaissance, die Emanzipation der Einzelwissenschaften mit zugleich der Idee, dass jetzt die Vernunft endlich zu ihrer Wirklichkeit kommt. Nämlich die Wirklichkeit vernünftig wird. Wirklichkeit und Vernunft werden jetzt zusammengebracht. Vorher gab es eine Verabsentierung der Vernunft in Form einer sterilen, abstrakten Metaphysik, die in sich alle Einzelwissenschaften zusammenfasste und sie nicht zu sich selber kommen ließ, sondern Vorurteile stiftete, gemäß der alle Einzelmaterien zu behandeln sind, und jetzt endlich die Befreiung der Einzelwissenschaften zu den Sachen selber, zur Entdeckung der Vernunft in der Wirklichkeit. Das zweite Grundschema ist der Natur und ihren Lebenszyklen entnommen. Das Mittelalter ist eine Epoche des Alters, des Winters, der Unfruchtbarkeit. Die Renaissance ist Jugend, Lebenslust, Schöpfungskraft. Wie Hutten schrieb, es ist eine Lust zu leben, die Studien blühen auf, die Geister regen sich. Beide Präformationen des Geschichtsbildes lassen sich leicht miteinander verbinden. Die Metaphysik, so weiß man seit Bacon, verliert sich in unfruchtbaren Spekulationen. Die Erfahrungswissenschaften stammen dagegen aus dem Bathos der Erfahrung und wirken bereichernd in sich zurück. Zugleich gibt es eine fortwährende Differenz beider Schemata. Das erste ermöglicht eine Kontinuität der Emanzipation bis in die Gegenwart. Diltay selbst sieht seinen Versuch der Begründung der Geisteswissenschaften in der Nachfolge der Emanzipation der Erfahrung von der Metaphysik, wie sie zum Beispiel der Philosophie, der Geschichte nicht gelungen war. Das heißt, die Geschichtsphilosophie ist ein Stück Metaphysik, das in die Wirklichkeit entlassen werden muss durch die Form, wie Diltay die Geschichte behandelt. Es setzt also das fort, was die Renaissance in der Abwendung von der theologisch gefärbten Metaphysik des Mittelalters gemacht hat. Insofern eine Fortsetzung der Metaphysikzerstörung im Werk von Diltay selbst und eine unmittelbare Kontinuität des Unternehmens der Renaissance bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Das Bild des Lebenszyklus dagegen ermöglicht einen Epochenbegriff, der an seinem Beginn so gut bestimmbar ist wie an seinem Abschluss. Ihm entsprechend müsste die Renaissance unwiederbringlich verloren sein, so wie die Jugend in einem späteren Zeitalter. Mit der Kontinuitätsthese schließt sich Dilthey dem allgemeinen Konzept eines Beginns der Neuzeit ein. Die Renaissance ist weniger eine eigenständige Epoche als das Ende der Scholastik und der Anfang der jetzt noch dauernden Aufklärung. Die Lebensidee dagegen willigt der Renaissance als einer in sich charakteristischen Menschheitsphase den Sonderstatus der Jugend, der Kraft, der Lebensbejahung zu. Die methodische Bemühung Diltheis richtet sich darauf, die Engführung von wirklichem Leben und Geisteswissenschaften oder Kulturphänomenen zu zeigen. Nur der Nachweis der inneren Verflechtung kann das antiplatonische Desiderat aufrechterhalten, dass die Strukturen, die Diltheis behandelt, entdeckt und nicht a priori importiert sind, dass sie wirklich historischer und nicht spekulativer Natur sind. Die inhaltliche Darstellung der Renaissance hat den Nachweis zu erbringen, dass mit ihr das Leben neu einsetzt, dass die Wissenschaft sich aus dem Todesgriff der Metaphysik befreit und das Leben selbst befruchtender Faktor wird. Die Renaissance, sie ist für Diltheis ein europäisches Phänomen, in dem Italien kaum eine Sonderstellung zukommt, wenn auch Italiener überwiegen und Giordano Bruno, der Heros oder, wie es die bürgerliche Version bei Diltheis will, der Repräsentant des Zeitalters ist. Diltheis ist an einer Grundlegung seiner eigenen Geisteswissenschaften interessiert. Er will die Entwicklung der Geisteswissenschaften in ganz Europa verfolgen und sich selbst in die Entwicklung, ich würde wieder sagen, geschichtsphilosophisch eingliedern und einfügen. Ihm kann daher nicht an der minutiösen Darstellung und Charakteristik einer nur italienischen Epoche liegen, wie es aus einer gänzlich anderen Perspektive und Methodik bei Jakob Burckhardt der Fall ist. Also das Interesse von Diltheis ist gerichtet auf die Renaissance als den Beginn der Neuzeit oder als eine Sonderepoche einer besonderen Jugendfülle der Menschheit, aber natürlich als ein Phänomen in ganz Europa, nicht als ein Sonderphänomen in Italien. Italiener kommen vor, es wird Giordano Bruno besonders herausgehoben, als ein Repräsentant der Renaissance schlechthin, aber der Begriff wird so weit gefasst, dass er auf die europäische Renaissance im Ganzen geht und damit natürlich auch zeitlich viel weiter greift. Ich würde meinen, man fährt ganz gut damit, wenn man die italienische Renaissance von 1350 bis ungefähr 1520 gehen lässt und die europäische Renaissance in den übrigen europäischen Ländern 100 Jahre später datiert, um 1450 bis 1620. Das macht es verständlich, dass ein Autor wie Francis Bacon noch als Renaissance-Autor mit einiger Plausibilität gefasst werden kann, dass es nicht ganz absurd ist. Die Hauptschriften Diltheis, die uns interessieren, sind von Georg Misch im zweiten Band der gesammelten Schriften unter dem Titel Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation zusammengefasst. Im Gegensatz zu Misch heißt es in den einzelnen Aufsatztiteln bei Diltheis durchgehend in der Renaissance, nicht seit der Renaissance, so etwa Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert, dann das natürliche System der Geisteswissenschaften im 17. Jahrhundert oder die Funktion der Anthropologie in der Kultur des 16. und 17. Jahrhunderts, um einige der in diesem Band zusammengefassten Aufsatztitel zu nennen. Aber was Misch sagt, wenn er seit sagt, seit der Renaissance, den Titel also praktisch ändert, ist insofern ganz richtig, als Diltheis Hauptinteresse tatsächlich dieser einen von mir charakterisierten Tendenz folgt, nämlich Renaissance als Beginn der Phase, in der wir uns heute noch befinden, zu charakterisieren. Also Anthropologie seit der Renaissance ist ganz richtig. Die Aufsätze gehen immer dahin, dass etwa Vorstellungen des Menschen, wie sie in humanistischer Sicht und bei anderen Renaissance-Autoren entwickelt werden, verfolgt werden über Spinoza, Goethe, bis hin letztlich zu der Menschheitsauffassung oder Menschenauffassung und Anthropologie von Diltheis selber. Also das Seite ist ganz richtig. wenn es sich auch in den Titeln bei Dilthey nicht findet. Der Aufsatz über die Auffassung und Analyse des Menschen im 15. und 16. Jahrhundert beginnt mit den Sätzen, ich zitiere, die Herrschaft der Metaphysik über den europäischen Geist hat vermöge ihrer Verbindung mit der Theologie bis ins 14. Jahrhundert in voller Stärke gedauert. Diese Metaphysiktheologie war die Seele der kirchlichen Herrschaftsordnung. Kirche heißt Herrschaft, die katholische Kirche heißt Herrschaft. Sie blieb in ihrer Kraft ungemindert bis ins 14. Jahrhundert, dann erst begann sie in ihrem Gehalt, ihrer Macht und ihrer Lebendigkeit abzunehmen. Drei Motive waren in ihr zu einem symphonischen Ganzen vereinigt, das durch die Jahrhunderte des Mittelalters gleichsam in immer neuen polyphonen Verwebungen wiederklingt. Sortieren nach drei Motiven, das heißt wieder operieren mit Vorbegriffen, die nicht aus dem Material selbst stammen, sondern Vorbegriffen, die sich Dilthey woanders herholt. Drei Motive, man sieht sogleich den apriorischen Zugriff, mit dem die gesamte philosophische Literatur von der frühen Antike bis ins Hochmittelalter zugerüstet wird. Das erste Motiv ist das Religiöse, das auch über Recht und Erkenntnis dominiert. Das zweite ist das ästhetisch-wissenschaftliche der Griechen. Und das dritte, das römische Willensmotiv in den Verhältnissen von Herrschaft, Freiheit, Gesetz, Pflicht. Das heißt praktisch religiös, orientalisch, dann ästhetisch-wissenschaftliche Motiv, das heißt die Griechen, und dann das Rechtsmotiv, das heißt die Römer. Diese drei Komponenten werden in der Metaphysik des Mittelalters zusammengefasst und dann in der Renaissance aus diesem Todesgriff der Metaphysik, als solcher erweist er sich allmählich, entlassen und gewinnen ihre eigentümliche Emanzipation, ihre eigentümlichen Heroen. Luther ist gewissermaßen der Held des religiösen Motivs. Er emanzipiert die Religion aus der Metaphysik des Mittelalters. So sieht man schon, dass nach diesem Konzept Dilthey sich nicht auf die italienische Renaissance beschränken kann, sondern die Renaissance als Gesamtkomplex in Europa nimmt, weil die Reformation die Verselbstständigung des religiösen Motivs bedeutet. Es scheint schwierig, die römische Rechtsentwicklung als metaphysische zu verstehen, aber der geschichtsphilosophische Parti pris verfügt diese Subsumierung. Die Metaphysik im Mittelalter vereinigt gewaltsam die drei großen Motive von Religion, der wissenschaftlich-ästhetischen Vernunft und des Rechts. Im Spätmittelalter aber machten sich die Widersprüche, ich zitiere, geltend, welche aus der Verwebung so verschiedener Bestandteile entspannen. So lösten sich die Motive vielfältig. In dem Ringen von Renaissance und Reformation, wird als Einheit gefasst, um die Befreiung des Geistes, ging die Reformation auf die religiöse Stellung des Bewusstseins in ihrer natürlichen, freien Lebendigkeit zurück. Das heißt, es gibt also etwas Unnatürliches und etwas Natürliches. Das Natürliche, das macht Luther. Machiavelli erneut den römischen Herrschaftsgedanken, Grotius, Descartes, Spinoza auf der Grundlage der Stoa die Autonomie der sittlichen und wissenschaftlichen Vernunft. Also Machiavelli, die römische Komponente, und dann Grotius, Descartes, Spinoza, die griechische Komponente. Aber in dieser Epoche des 15. und 16. Jahrhunderts, so voll von Spannungen, von neuer Energie- und Kraftentwicklung, ist zugleich alles neu, nicht nur Rückgriff. Die jungen Nationen haben sich zu Einheiten formiert, aus dem permanenten Kriegszustand des Mittelalters haben sich geordnete Rechtszustände, Industrie, Handel, Wohlstand der bürgerlichen Klassen gebildet, Städte als Mittelpunkt spontaner industrieller Tätigkeit und wachsenden Komforts entwickelt. Die Macht der feudalen und kirchlichen Verbände ist in der Abnahme begriffen, die Menschen blicken in eine grenzenlose Zukunft, sicher völlig falsch. Europa bildet ein Arbeitsfeld, auf welchem Industrie und Handel mit wissenschaftlichem Erfinden und Entdecken, mit künstlerischem Gehalt und Gestalten verbunden ist. Und dies ungestüme Treiben neuer Kräfte hat die geregelten Bahnen noch nicht gefunden, in denen es heute sowohl diszipliniert hinfließt. Unabhängige individuelle Kraft spricht daher aus dem Entdecken und Empfinden jener Tage. Sie offenbart sich in der neuen Politik der Landesherren und dem Selbstgefühl des städtischen Bürgers, in jedem Anstreben gegen Druck, in den heroischen, erzgegossenen Gestalten des Donatello Verrocchio. Michelangelo in dem fiebernden Puls der dramatischen Handlung und der Helden von Marlowe und Shakespeare und Messenger, so gut als in den Grundbegriffen der Dynamik von Galilei. Also Hamlet und die galileischen Gesetze haben was miteinander zu tun. Wie ein echter Held Marlowes, Mortimer im Moment vor der Hinrichtung sagt, Zitat, beweint mich nicht, der diese Welt verachtend wie ein Wanderer nun neue Länder zu entdecken geht. Das ist Renaissance-Haltung. Mit der Renaissance treten der Epikureer, der Stoiker, es fehlt der Platoniker, der muss fehlen, der naturtrunkene Pantheist, der Skeptiker und der Atheist wieder auf. Und zum ersten Mal unter den jungen germanisch-romanischen Völkern erscheinen alle diese Färbungen der Lebensstimmung und des Glaubens im offenen Tageslicht, vorher Finsternis, im offenen Tageslicht und mit offenem Visier. Lorenzo Valla, Erasmus, Machiavelli, Montaigne, Justus Lipsius, Giordano Bruno vertreten Lebensstellungen des Menschen. Von den italienischen Tyrannengesichtern strahlt ein diabolischer, verlockender Glanz von Atheismus und Epikureismus ringsum aus, und auch Fürsten der alten Monarchien zeigen einen durch Friedrich II. Im Mittelalter unter den Fürsten so repräsentierten neuen Typ freier Geistiger von der Renaissance durchdrängter Bildung. Soweit das Zitat von Diltheim. Wir haben hier das Grundmuster, in das die empirischen Funde eingesetzt und gemäß dem sie charakterisiert werden. Ohne die Kenntnis dieser Präformation des Stoffs bleiben die Ausführungen Diltheis zur italienischen Renaissance unverständlich, außer man beachtet nur die Detailinformationen. Die Renaissance beginnt für Diltheis nicht mit Dante, sondern mit Petrarca. Mit ihm macht der Mensch sich und sein Inneres zum Thema seiner Reflexion und literarischen Darstellung. Petrarca konnte die, Zitat, Idee fassen, ein voller Mensch sein zu wollen. Im 19. Jahrhundert versteht man offenbar, was es ist, ein voller Mensch. Also die Idee fassen, ein voller Mensch sein zu wollen, sein Leben voll und ganz auszuleben, auch das weiß Diltheis, was es ist. Das Gefühl des Lebens und seine dichterischen Abspiegelungen erfüllten seine Jugend, Denken über sich selbst, unter den Menschen und über sein Schicksal seiner späteren Jahre. Zitat Ende. Der für Diltheis obligate Lebensbegriff, in dem sich nach aristotelischem Vorbild das Konkrete und die Idee zusammenfinden, wird zum Leitmotiv der Renaissance-Charakteristiken. Petrarca ist Lebensphilosoph und sucht die Probleme der Lebensphilosophie zu lösen. Während Petrarca selber schwer auf eines der drei großen Metaphysikmotive zu beziehen ist und deswegen der allgemeinen Region des Lebens als solchen zugeordnet werden kann, ist Machiavelli der Erneuerer der römischen Rechtswelt. Machiavelli ist der erste Romane, sagt Diltheis, welcher den imperialen Gedanken der römischen Welt unter den neuen Bedingungen der modernen Völker zur Geltung gebracht hat. Und er ist darum so viel größer als sein heute viel überschätzter Schüler Hobbes, der auf diesem italischen Boden, wo der Herrschaftswille immer in der Römischen Republik, im Imperium wie im Papsttum gewaltet hatte, ein Zeitgenosse der Borgias, Rom vor Augen, Italiener von Geblüt, diesen Herrschaftsgedanken in urwüchsiger Kraft repräsentiert hat. Das Lebenselement äußert sich hier in urwüchsiger Kraft, so unterliegt Hobbes dem Italiener Machiavelli. Die Vorstrukturen, die Diltheis in die Untersuchung einbringt, entscheiden über die Ebene des Vergleichs von Hobbes und Machiavelli, dass nur der erste, nämlich Hobbes, überhaupt eine Rechtstheorie geliefert hat, dass Machiavelli im Gegensatz zu Hobbes ein rein politisch orientierter Autor ist, wird durch die Begrifflichkeit ausgeblendet. Durch die Begrifflichkeit, mit der Diltheis seinen Stoff wählt und beurteilt. Am Parameter des zutiefst irrationalen Lebensbegriffs verschwindet die theoretische Anstrengung als eigene Größe, die urwüchsige Kraft hat höhere Dignität als die rein theoretische Bemühung. Das Renaissance-Bild Diltheis partizipiert schon am fortschreitenden Naturalismus der geistigen Ideologie des 19. Jahrhunderts. Die Berufung auf das Leben war für David Hume, wie für hellenistische Autoren, der Hinweis auf eine skeptische Position. Wer sich aufs Leben beruft, verzichtet auf Erkenntnis. Bei Dilthey dagegen wird so gut wie bei Nietzsche das Leben zu einer Größe, die man zu kennen vorgibt. Die urwüchsige Kraft kann zu einer Instanz werden, die über den Rang eines Theoretikers entscheidet. Wobei bei der Einordnung von Machiavelli in dieser Form, dass er dem Hobbes überlegen ist, immer und vor allen Dingen ein lebenskräftiger Autor ist, mir es wenigstens immer schwerfällt zu sehen, was denn eigentlich an Machiavelli so lebensfähig ist. Wenn man die Mittel sich ansieht, die in seinem Hauptwerk propagiert werden, so sind es Mord und Totschlag. Und wenn man sich die Geschichte anguckt, die er vorgeblich so gut kennt, dann kann man eines ganz sicher sagen, dass Fürsten, die nach der Rezeptur von Machiavelli herrschen, sicher nicht mit dem Leben davonkommen oder sicher in ganz kurzer Zeit ihre Herrschaft verlieren. Also diese Meinung von Machiavelli, und das klang ja auch schon von Burkhardt in der letzten Sitzung an, dass bei ihm etwas Lebensvolles zum Ausdruck kommt, ist nach meiner Kenntnis von Machiavelli, die nicht völlig umfassend ist, aber so schwer zu verstehen. Der Vergleich von Machiavelli und Hobbes, der hier bei Dilthey sich vorfindet, findet sich auch im 20. Jahrhundert, besonders bei Autoren der 20er und der frühen 30er Jahre in Deutschland, wobei Machiavelli den Vorrang hat vor Hobbes, wobei meistens gar nicht geklärt wird, auf welcher Grundlage man die beiden Autoren überhaupt vergleichen will. Hobbes hat eine Rechtstheorie entwickelt und bei Machiavelli findet sich der Rechtsgesichtspunkt als solcher überhaupt nicht. Nun dies nur mein persönliches Erstaunen über die Hochschätzung Machiavellis im Vergleich mit Hobbes bei Dilthey und die Vermutung, dass sein Lebensbegriff es ihm ermöglicht, solche zeitadäquaten Einschätzungen vorzunehmen. Lebensbegriff übrigens, ich hatte darauf hingewiesen, dass man im 18. Jahrhundert sich aufs Leben beruft, im Grunde dann, wenn man mit der Erkenntnis abdankt. Das heißt, im Grunde dann, wenn man Skeptiker ist. David Hume beruft sich aufs Leben. Die Ursprünge des Lebensbegriffs bei Dilthey könnten liegen, und auch bei anderen Autoren im 18. Jahrhundert, könnten liegen auch in einem Werk, auf das ich schon verschiedentlich hingewiesen hatte, nämlich in der Kritik der Urteilsmacht bei Kant. Bei Kant ist das ästhetische Urteil eines, das etwas zu tun hat mit dem Lebensgefühl. Wenn ich vor dem Schönen stehe, dann wird mein Lebensgefühl angeregt. Das heißt, ich erfahre eine unmittelbare, mir ganz unerklärliche Hochstimmung. Und diese Hochstimmung, dass ich nicht in Arbeitszusammenhänge und Nutzzusammenhänge eingegliedert bin und trotzdem ein Kraftgefühl habe. Irgendetwas geschieht, man ist freudig erregt vor dem Schönen. Diese Hochstimmung drückt sich aus in dem verbal sehr armen Urteil, das da oder die da oder der da ist schön. Schön, das ist eigentlich das Einzige, was an Artikulation fehlt. Es ist kein Erkenntnisurteil, sondern der Ausdruck eines Lebensgefühls im Anblick von etwas, was uns überfällt, als schön. Da hat das Lebensgefühl seinen Ort. Und der Geschmack, der das Lebensgefühl in dem Geschmacksurteil ausdrückt, ist einer, der nach Kant nur darin sozusagen fundiert werden kann, dass man die Geschmacksurteile austauscht und sich an irgendeiner Norm orientiert, nämlich der Klassik. Bei Dilthey wird das Lebensgefühl zu einer Erkenntnisgrundlage. Das Lebensgefühl ist die Grundlage der historischen Erkenntnis. Dilthey ist immer vorgeworfen worden, auch von Husserl etwa, in einer Schrift, die dann in einem Briefwechsel zu einem Briefwechsel führte, er sei Skeptiker. Und Dilthey wendet sich fulminant dagegen, er will nicht Skeptiker sein. Und die Frage ist, wer hat recht? Die Kritiker Diltheys, die sagen, dass die Berufung aufs Lebensgefühl, auf das Leben als solches, letztlich immer skeptisch sein muss. Oder die Behauptung von Dilthey, ich bin kein Skeptiker, ich will auch keiner sein. Also er will sicher keiner sein, aber man kann mit guten Gründen sagen, dass es gibt Argumente, die dafür sprechen, dass letztlich diese Art von Auffassung, Geschichtsrezeption, doch skeptisch ist. Der Geist und Genius der Renaissance, von dem Delthey häufig spricht, verdichtet sich in einer großen Gestalt, der Delthey die umfänglichste Untersuchung und die lebendigste und am Ende lebendigst gefühlte Sympathie widmet, nämlich Giordano Bruno. Giordano Bruno war der Philosoph der italienischen Renaissance, der Philosoph. Er war der erste philosophische Künstler der modernen Welt. Er ist der erste pantheistische Denker. Von ihm führt die Kette über Spinoza und Shaftesbury, Buffon, Hemsterhuis, Herder und Goethe und Schelling bis zur Gegenwart. Giordano Bruno ist zugleich, ich zitiere Delthey, ist zugleich nach der Seite der Form gesehen, der erste, welcher innerhalb der europäischen Völker die Kunstform der Philosophie wiederfand, nach der langen Herrschaft der scholastischen Architektonik sowie nach der mystischen und humanistischen Erschlaffung des philosophischen Stils. Also Giordano Bruno, der erste wichtige Renaissance-Autor. Gemäß der Grundauffassung Delthys erschließt sich die Weltanschauung eines Philosophen durch sein Leben. Entsprechend wird Brunos Biografie in einem kurzen Abriss vorgestellt. Die Biografie erschließt, was Delthey vorstellt, als, Zitat, das in Giordano Bruno gelegene Problem. Probleme stellen sich also nicht in einer bestimmten Theorie, deren Interpretation schwierig ist, sondern das Denken selbst, der Denker selbst, ist ein Problem, das durch die Kenntnis seines Lebens und seiner geistigen Umgebung, seiner Gesellschaft zu lösen ist. Delthey interpretiert die Renaissance gesellschaftlich und psychologisch biografisch, nachdem der geschichtsphilosophische Gesamtentwurf das a priori der Deutung vorgegeben hat und das Programm der nachmetaphysischen Epoche vorzeichnet, nämlich die Verlegung, Zitat, der ganzen Vernunft in die Wirklichkeit. Wobei die Hinweise von Delthey auf die gesellschaftlichen Verhältnisse meistens sehr kurz sind, wenig sachliche Auskunft bringen. Das, was ihn wirklich interessiert und interessieren muss, ist die Biografie, das heißt das Individuum als solches. Delthey hat literarisch und in seiner eigenen Biografie begonnen mit einer Biografie Schleiermachers. Die Biografie ist sozusagen für ihn die eigentümliche Domäne. Die Theorien sind Ausdruck der Biografie der Autoren, deswegen also das Dominieren der Darstellung von Lebensläufen bei den Autoren des Renaissance-Humanismus. Im Denken Brunos vereinigen sich platonisches, stoisches und epikureisches Denken. Das Platonische wird, wie ich schon sagte, sehr vernachlässigt. Er nimmt die Impulse der mittelalterlichen Metaphysik auf und formuliert sie um zum ersten Entwurf des neuzeitlichen Pantheismus. In seiner Philosophie beginnt die Metamorphose der europäischen Religiosität, die über Spinoza und Herder zu Schleiermacher führt. Die neue Religiosität im weltzugewandten Pantheismus ist bei Bruno und in der Renaissance überhaupt noch künstlerisch gefasst. Ganz entscheidend, Zitat, der Fortschritt aus der Traumwelt der Zauberer und Wahrsager, der Orakel und Propheten durch das goldene Tor der künstlerischen Fantasie in das Land des allgemeinen Wissens, das die Wirklichkeit der Kausalerkenntnis unterwirft. Dieser Gang des Weltgeistes von der, so war der Ablauf eben, theologischen über die ästhetische zur wissenschaftlichen Epoche, hat in der Renaissance die mittlere Phase erreicht, die zu einem Dominieren der künstlerischen Ausdrucksform in der Umbruchphase von Mittelalter zur Neuzeit, von der Metaphysik zur Wissenschaft, von der Theologie zur Erfahrungswissenschaft führt. Ein a priori, das den Historiker zu Deduktionen ermächtigt, wie sie Delthey in einer seiner Oppositionen gegen die Geschichtsphilosophie an sich vermeiden wollte. Das Weltbild Brunos oder besser des Pantheismus lässt sich nach Delthey in vier Hauptsätzen zusammenfassen. Die Grundlage bildet die Vorstellung oder Delthey sagt die Einsicht, die Vorstellung oder Einsicht der Gleichartigkeit und des kontinuierlichen Zusammenhangs aller Teile des Universums. Also Homogenität des Universums im Ganzen gegen aristotelisch. Dieses Theorem kann den antiken Atomismus aufnehmen und ihn mit den astronomischen Erkenntnissen des Kopernikus verbinden. Der zweite Hauptsatz lautet, Zitat, die Welt ist die notwendige Explikation der Gottheit. Zitat Ende. Hier werden die Vorstellungen des Neuplatonismus aufgenommen und pantheistisch interpretiert. Und dann der dritte Grundbegriff ist, wie Dilthey formuliert, Zitat, der des endlichen Dinges als eines Teiles des Universums, in welchem das Unendliche gegenwärtig ist und so nach Ausdruck der Unendlichkeit ist. Das Endliche ist Ausdruck der Unendlichkeit. Deswegen das Dominieren der Vorstellung von Giordano Bruno für die Renaissance. Dann, Zitat, der vierte Hauptsatz, welcher von Bruno formuliert wird und in jedem pantheistischen System auftritt, drückt das Lebensgefühl des Pantheismus selber aus und zieht aus ihm die ethischen Konsequenzen. In künstlerischer, philosophischer und religiöser Kontemplation erhebt sich der Homo Liber, den Bruno in stoischer Tradition verkörpert, über das Irdische zur omnipräsenten Gottheit. In Concreto lassen sich jetzt leicht die Werkteile herausheben, die diesem pantheistischen, zwischen Metaphysik und Wissenschaft gelagerten Gesamtprogramm entsprechen. Ich möchte nur auf einen geringfügigen Punkt hinweisen. In seiner Darstellung der Philosophie Brunos spricht Dilthey häufig von der Technik der Natur. So etwa, Bruno ist der Philosoph dieser ästhetischen Weltansicht der Renaissance. In ihr entsteht nun der Begriff einer Technik der Natur, welche sich in den Gestalten des Lebens künstlerisch auswirkt. Er verfolgt diesen Begriff der Technik der Natur über Spinoza hin zu Goethe. Keiner der Autoren, bis auf den späteren Goethe, benutzt den Begriff. Das ist das Risiko, das Dilthey läuft, dass er eine Kontinuität sieht von der Renaissance zu sich selber hin und an vielen Stellen unaufmerksam wird auf die von ihm benutzten Begriffe. Der Begriff der Technik der Natur kommt weder bei Bruno noch bei Spinoza noch bei Shaftesbury und dem frühen Goethe vor, wo Dilthey ihn lokalisiert. Eine andere Studie ist der Anthropologie der Renaissance gewidmet, also die Anthropologie, die Auffassung des Menschen in der Renaissance. Den Ausgangspunkt bildet die Skizze zweier Grundformen der mittelalterlichen Anthropologie, nämlich die eine bewegt sich im Rahmen der platonischen Spekulation, also die mittelalterliche Anthropologie. Auch das ist gefährlich, was Dilthey hier macht. Der Begriff der Anthropologie, den gibt es nicht in der Renaissance. Das ist ein Wort, das erst später auftaucht. Man kann ja großzügig mit solchen Begriffen verfahren und sagen, ich nehme ihn einfach als Deckbegriff für bestimmte Phänomene. Aber es ist auch nicht unwichtig zu sehen, dass bestimmte Epochen über bestimmte Begriffe noch nicht verfügen. Also wenn hier immer von Anthropologie die Rede ist, muss man sich vorsehen. Die Anthropologie gibt es noch nicht als Wort und als Disziplin. Nun, also zwei Komponenten. Die eine bewegt sich im Rahmen der platonischen Spekulation, die andere entwickelt sich aus der aristotelischen Psychologie. Beide stagnieren, wie Dilthey sagt, im Greisenalter der antiken Welt, in dem sich die Denker in Selbstschau vertiefen. Aber die anthropologischen Einsichten werden übernommen von der Menschenkunde der Renaissance, die zu einer völligen Neubewertung der menschlichen Sinnlichkeit in Wahrnehmung und Affekt wird. Das heißt, die Entdeckung der Sinnlichkeit und des Pathos, der Affekte des Menschen in der Renaissance. Erst die Renaissance entdeckt das menschliche Leben als solches. Der erste Systematiker ist nach Ansätzen bei Lorenzo Valla, alles menschliche Streben wird nur durch die im Gefühl erfahrenen Werte in Bewegung gesetzt, der Spanier Vives. Die wichtigsten Beiträge der italienischen Renaissance kamen von Cardano und Telesio, aber auch wieder von Giordano Bruno. Cardano ist ausgezeichnet durch eine außerordentliche Persönlichkeit, geschildert in einer genialen Selbstbiografie. In der Beurteilung kann sich Dilthey auf Goethe berufen. Der Ausgangspunkt der anthropologischen Betrachtung Cardanos ist die Physiologie. Seele und Körper werden vereint gedacht und aus dieser Vereinigung lassen sich die Phänomene des menschlichen Lebens erklären, wie Dilthey resümiert und näher am Beispiel der Ästhetik ausführt, also Einheit von Körper und Geist. Der zweite italienische Anthropologe der Renaissance ist Telesio. Wie Cardano arbeitet er an dem Gesamtprogramm, die Natur des Menschen empirisch, nicht mehr spekulativ und metaphysisch zu erfassen. Zitat, der Mensch ist ihm ein sich selbst erhaltendes psychophysisches Wesen, das aus den Außenreizen Erkenntnisse entwickelt und sie in Affekten und Handlungen umsetzt zur Handlung. Bei ihm werden Lust und Schmerz zu den Primäraffekten der alle Anthropologie begründenden Selbsterhaltung. Er bereitet damit Hobbes und Spinoza vor. Das größte Übel jedes Dinges ist die Zerstörung seiner selbst. De rerum natura 9. Bei Hobbes und Spinoza ist der gewaltsame Tod das Summum Malum, aus dessen Begriff dann der Staat als Schutzinstanz entwickelt wird. Zitat: Der echteste Ausdruck des Geistes der Renaissance sind die Wertbestimmungen, nach welchen Telesio die Affekte abschätzt. Die Traurigkeit und alle ihre verwandten Affekte sind als ein Zusammenhang des Geistes eine Schwäche und eine Zusammenziehung des Geistes eine Schwäche und Herabsetzung desselben. Dagegen sind Fortitude und Sublimitas als Erweiterung der Seele, Steigerung der Lebenswerte in ihm so nach Tugenden, also Entwicklung der Ethik aus anthropologischen affektiven Grundbestimmungen. Telesius' Gedanken als Ausdruck des Geistes der Renaissance interpretiert, hier formuliert Dilthey trefflich sein generelles Verfahren. Es gibt eine Vorvision dessen, was den Geist der Renaissance ausmacht. Dieser Zeitgeist lässt sich geschichtsphilosophisch ermitteln. Er steht zwischen Metaphysik oder Theologie und der empirischen Wissenschaft, zwischen Abstraktion und konkreter Vernunftwerdung. Er vermittelt die Extreme durch eine ästhetische Weltanschauung. Das Schöne verbindet Glauben und Wissen. Aus dieser Grundstruktur der Weltgeschichte wird die Renaissance konzipiert. In ihr hat die italienische den geschichtlich und völkerpsychologisch erklärbaren, im Übrigen jedoch zufälligen Primat. Das Nachteil des Dilthey'schen Verfahrens, und hier möchte ich enden, liegt auf der Hand. Lässt man sich überhaupt auf die Geschichte der Philosophie ein, so muss das Vorkonzept dem positiven Befund einer empirischen Forschung immer weichen. Der Renaissance-Humanismus ist nicht das Phänomen, das Dilthey in einer Geschichtsmetaphysik entwirft, sondern das Totum der Einzelforschung. Diesem Prinzip ist Dilthey an sich auch verpflichtet, er führt es nur nicht wirklich durch. Das Verdienst der Dilthey'schen Untersuchungen: Sie haben ein grandioses Gemälde entworfen, das zur empirischen Erforschung reizte und provozierte. Sie haben angeregt, den Zusammenhang, in dem die Werke der Renaissance entstanden sind, zu thematisieren und so die Dilthey'sche Vision durch die Untersuchung dessen, was wirklich war, zu ersetzen. Ich danke für die Frage. Meine Damen und Herren, ich darf Herrn Kollegen Brandt recht herzlich für diesen Vortrag danken. Er hat ja Dilthey auf dem Hintergrund der gesamten geistesgeschichtlichen Entwicklung vom Ende des 18. Jahrhunderts an aufgezeigt und hat dadurch eben sehr viel mehr gegeben, eigentlich was der Titel ursprünglich, der erste Titel, ankündigte. Wir haben einen Überblick über die deutsche Geistesgeschichte, Geschichte der deutschen Philosophie bis zu Dilthey bekommen. Ich darf nun die Diskussion eröffnen und um Wortmeldungen bitten. Ja, vielleicht 10 Minuten. Ach, Pause, ja. Ich bin immer gegen Pause, weil sich alle verlaufen dann. So, dann also Pause. 10 Minuten. Nur den Händler. Inzwischen ist der Herr. Ist der Händler sehr da. Ich habe schon gehofft. Alles gestimmt. Ja. Mikrofon, Herr Hinz. Ja, dann geht's schlecht. Dann kommen Sie bitte so weit. Es ist doch so eins, was man mit der Hand tragen kann. Ja, prima. Ich danke Ihnen. Non lo so, parlo tedesco forse meglio. Ja. Über den Teil über Dilthey habe ich eigentlich nichts zu sagen. Ich habe weder etwas zu kritisieren noch etwas hinzuzufügen. Ich bin mit dem, was Sie gesagt haben, eigentlich vollkommen einverstanden. Also mir scheint es auch so, dass die Renaissance bei Dilthey sozusagen als die heroische Epoche der Geisteswissenschaften erscheint. Also heroische Epoche in dem Sinne vor der Verfassung der Geisteswissenschaft, also durch Dilthey selber. also vor der Staatsgründung der Geisteswissenschaft, ähnlich wie bei Hegel die Heroen eben halt vor der Gründung der Staaten nur agieren konnten und insofern eben Gründungsväter waren. Gut, während mehr Fragen hätte ich zu dem Teil vor Diltai, nämlich eben zur Ästhetik von Kant und Schlegel. Sie haben die Gegenüberstellung getroffen von Geschmacksästhetik und Genieästhetik, relativ auf die Stellung des Rezipienten oder Produzenten von ästhetischen Dokumenten, sagen wir. Und haben gesagt, Geschmacksästhetik sei, und das ist soweit erstmal einleuchtend, sei per Definition klassizistisch. Gut, dann müsste man sich aber, oder da habe ich ein Problem, müsste man sich über den Begriff des Klassischen dabei verständigen, weil wenn ich an die Geschmacksästhetiken etwa in Italien oder in Spanien denke, also Pallavicino, Gracián in Spanien, sind die ja keineswegs notwendigerweise klassizistisch, sondern werden gerade von der Literaturwissenschaft eben unter die Titel Manierismus, Barockismus, Rokoko eventuell sogar subsumiert. Das heißt, es ist zwar richtig, dass sich ein nach Geschmacksbegriffen urteilendes Subjekt einem beliebigen ästhetischen Objekt abstrahiert vom historischen Kontext gegenüber stellt, aber es kommen doch eine ganze Reihe von Elementen hinzu, die mit dem Klassischen schwer in Einklang zu bringen sind. Ich nenne nur stichwortartig etwa das Überbietungssyndrom, nicht? Also durch das Zitat von Versatzstücken klassischer Werke werden sie sozusagen konzentriert, nicht? Es findet sich ja immer wieder dieses Bienengleichnis. Also wir sind hier wie die Bienen, die wir uns saugen jeweils die besten Stellen aus dem gesamten klassischen Fundus, der uns als Zitat zur Verfügung steht. Sodass ich sagen würde, dass gerade die Geschmacksästhetik impliziert die Außerkraftsetzung der normativen Gültigkeit des Klassischen. Sofern es eben zitierfähig gemacht wird, konzentrierbar gemacht wird und überboten wird grundsätzlich eigentlich. Was man etwa in der, also eben in den Ästhetiken bei Gracián ganz deutlich eigentlich sieht, in den ästhetischen Produktionen in Italien, etwa bei Marino, ist das ja geradezu Programm. Sodass ich da vielleicht eine Erläuterung gerne hätte. Gut, das wäre es. Ja, ich kenne die Ästhetik von Marino und Pallavicino nicht. Bei Gracián ist es ganz eindeutig so, dass der Begriff des Buon Gusto nicht beschränkt ist auf ästhetische Phänomene, sondern das Verhalten des Mannes am Hofe. So etwa der Fürst, der einen großen Edelstein sieht und ihn kaufen möchte, der Preis ist zu hoch, mit dem Händler in ein witziges Gespräch kommt, da kommt dann vor, er zeigte guten Geschmack. In dem Hin und Her eines kurzen Dialoges um den unendlichen Wert dieses oder großen Wert dieses Edelsteins und dann die Replik von dem Händler, aber ein Fürst von einem so großen Wert, der sollte vor allem von selbst zu einem großen Wert, das ist also Buon Gusto, den man zeigt. Höfisches, gutes Verhalten. Das ist aber nicht auf Ästhetik bezogen und schließt zum Beispiel gar nicht aus, dass es eine Regelpoetik gibt. Regeln, feste Regeln zum Erzeugen von Kunstwerken, dass der Aristotelismus, die aristotelische Poetik noch dominiert. Die Geschmacksästhetik als solche ist, glaube ich, doch ein Phänomen, das letztlich nach Vorläufern bei und dem Auftauchen dieses Begriffes an ein, zwei Stellen in der Antike und dann bei Gracián zum Zuge kommt, eigentlich erst im 18. Jahrhundert. Hutcheson und Hume mit den Vorläufern von dem Moral Sense und Sense of Beauty bei Shaftesbury. Und das hat sicher tiefe Gründe in zum Beispiel der Emanzipation des Künstlers aus der höfischen oder aus der Bindung an eine kirchliche Organisation. Er tritt auf dem Markt mit seinen Produkten auf. Man hat nicht mehr einen Künstler, der für einen Fürsten schafft, sondern man hat auf dem Markt bestimmte Werke, die man beurteilen muss. Es ist ja schwer, jetzt soll man plötzlich ein neues Kunstwerk einkaufen. Ja, wie macht man das? Man muss guten Geschmack haben. Und ich glaube, in diesem Zusammenhang taucht erst der Begriff des ästhetisch relevanten guten Geschmacks auf. Also zusammen dann mit der Vorstellung des Moral Sense, das ist the sense of beauty, und das ist 18. Jahrhundert. Insofern würde ich mich von Gratian ganz sicher, das weiß ich, so distanzieren und sagen, für Ästhetik als ein Grundbegriff mit einer theoretischen Kraft, bezogen auch gerade auf ästhetische Phänomene, Vorläufer gerade noch so Shaftesbury und dann Hutcheson 1725. Hatten Sie noch weitere Fragen, Herr Hinstern? Ja. Das hatte so den Anschein. Ja, ich bin damit, was Gratian betrifft, nicht ganz einverstanden, weil Gratian ja immerhin auch eine Ästhetik geschrieben hat, in der gerade das, was ich immer vorläufig das Überbietungssyndrom der Antike genannt habe, durch Konzentration und Versammlung von Topoi doch ganz deutlich ist, auch natürlich auf den höfischen Gebrauch, ganz klar. Also es kommt immer darauf an, wie finde ich eine treffende Pointe in einer unter Umständen peniblen Situation in der höfischen Konversation. Das ist schon klar, also das wird immer darauf zurückbezogen. Also es geht nie rein um ästhetische Urteile, sondern immer um Durchsetzungsfähigkeit. Ich habe da meine Zweifel, ob man wirklich sagen kann, ohne den Begriff des Klassischen noch näher zu bestimmen, dass Geschmacksästhetik immer per se klassizistisch sein muss. Weil dann käme man in die ganze Manierismusdebatte rein, die möchte ich jetzt nicht aufreißen. Man kann natürlich auch sagen, der Manierismus ist klassizistisch, aber dann bedarf es einer näheren Erläuterung, wie er klassische Topoi etwa petrarchistischer Herkunft verwendet. Also insofern wollte ich die Debatte eigentlich nicht fortführen. Andere Wortmeldungen bitte. Die jungen Damen, die gestern so eifrig waren. Herr Hammerstein, bitte, können Sie sich die Frage. Sogar das hier lagern, sehr bequem. Es muss ja mal dazu was einfallen, was ich noch nicht weiß. Herr Brandt, ich bin ja ein schlichtes Gemüt verglichen mit einem Philosophen. Und ich gebe das endlich zu, nicht? Gerne. Ich fand das sehr faszinierend. Und wie Sie die Entwicklung zeigten, wenn ich aber nun versuche, sozusagen das einzubinden in die wissenschaftshistorische Entwicklung, auch im 19. Jahrhundert, und da möchte ich sozusagen etwas mehr, vielleicht noch deutlicher wissen, wie Sie diesen Vorgang sehen. Sie sagten, dass im Prinzip über die ästhetische Theorie die Wandlungen auch sich allmählich entschlüsselt, die Vorstellung des Renaissance-Individualismus, die ja dann bei Burckhardt, wie wir gestern hörten, ja auf einen immerhin historischen Nenner gebracht wird. Und Sie verwiesen zu Recht doch auf den wohl gravierenden Umschlag oder die Ablösung der ästhetischen Vorstellung, die bei Schlegel stattfand, von einer allgemeinen normativen Ästhetik hin zu einer geschichtsbestimmten. Was mich nun, wenn ich diesen Ablauf, zu dem ich im Einzelnen begreiflicherweise mangels Kompetenz wenig sagen kann, mir gleichwohl verdeutlichen will im Zusammenhang hier unserer Fragestellung, so wundert mich, wie spät eigentlich erst die Renaissance als typisches Beispiel einer neuen Kunstauffassung, einer gleichsam wieder normativ werdenden, ja für lange Zeit hinaus, Kunstauffassung von denen erkannt wird oder benannt wird, die sich mit diesem Phänomen ja beschäftigen. Liegt das daran, weil es sich um Philosophen handelt, die von Literatur ausgehen, bei der Betrachtung von Kunstwerken ihrerseits anderen folgen müssen, nicht unbedingt ein Urteil haben? Oder liegt es an einer generellen, so hatte ich manchmal den Eindruck, dass Sie so argumentieren wollten, an einer generellen Verhaftet, an einem generellen Verhaftetsein innerhalb einer philosophischen Tradition von Diskussionszusammenhängen, die sehr weit zurückreichen, die sozusagen den Berufsphilosophen immer wieder zwingen, in dieser Tradition weiterzudenken und auch das Neue gegebenenfalls zu subsumieren und verhindert, dass sie darüber hinaus sich Felder erschließen, Einsichten nicht rezipieren, die in anderen Disziplinen gemacht wurden. Die Kunstgeschichte selbst ist ja auch sehr merkwürdig im 19. Jahrhundert, merkwürdig unfruchtbar zunächst. Aber in der Geschichtsschreibung ist das auch in der Literaturgeschichte, wird ja doch manches in der Renaissance bereits formuliert, was hier nicht der Fall zu sein scheint. Dann erst bei Diltei, da sagten Sie ja auch, da ist das, aber da ist ja ohne dies dann eine fast neue Stufe erreicht. Aber mich hat im Prinzip doch eher gewundert, wie trotz der großen Bedeutung, die der Renaissance bei Schlegel, bei Schelling, bei Hegel zugemessen wird, wie wenig davon als neues, modernes tatsächlich beschrieben wird. Ja, ich weiß jetzt nicht ganz, wie ich genau antworten soll. Die Frage ist also, weil Sie sagen, die Diskussion wird ja innerhalb bestimmter lang zurückreichender ästhetischer Ideen geführt. Ja, ob Geschmacksurteil, ob normative Urteile, ob Gattungsbegriffe richtig sind und Ähnliches mehr. Es wird aber nicht zum Beispiel gesehen bei der Diskussion, wenn ich das recht verstanden habe, dass ja meinetwegen in der Malerei, in der Renaissance plötzlich die Perspektive da ist und damit eine neue Form der Darstellung irgendwo kommt. Warum sieht man das nicht, wenn man sich mit dem Phänomen der Ästhetik befasst? Ist mir doch immerhin, uns ist das heute geläufig, für Burckhardt ist das ohne weiteres da, der formuliert das. Es ist ein neues Menschenbild und die Philosophen sehen es nicht, wenn ich recht verstanden habe. Ja, also die Autoren, mit denen ich mich befasst habe, sind Büchermenschen und haben natürlich die Buchperspektive als Perspektive ihrer Nichtkenntnis der Malerperspektive. Und die Entwicklung auch bei Diltei läuft über angelesene Autoren, das ist alles Literatur. Es ist praktisch immer der Renaissance-Humanismus, das heißt die Bewegung der Renaissance im Felde des Literarischen. Und ich glaube, eine der Aufgaben, die wir uns hier stellen müssen, ist zu sehen, wie das Renaissance-Bild allmählich entstanden ist, dass bestimmte Dinge, die wir als selbstverständlich nehmen, eben für die Autoren im 18. und 19. Jahrhundert nicht selbstverständlich sind, sich allmählich erst eine Landschaft in ihren Konturen ausbildet. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass zu dieser Landschaftsgestaltung bestimmte Konzepte, bestimmte Ideen, bestimmte Präformationen benutzt werden. Mit der Vorgabe, so ist es doch wirklich. Ja, so ist es wirklich, wenn man eine Strukturierung vornimmt nach ganz bestimmten Gesichtspunkten, die ein Autor wie Schlegel bei Fichte und bei Kant holt. die ein Autor wie Dilthey bei anderen Philosophen, vielleicht auch in der eigenen Strukturierung von Grundkonzepten gewinnt. Aber sie determinieren gewissermaßen diese Landschaftsgestaltung, diese Geografie, die hier entworfen ist, mit dem Anschein der Objektivität. In Wirklichkeit ist es ein Zugriff mit Vorbegriffen. Das hat mich besonders bei Dilthey interessiert, weil er eben deklariert Geschichtsphilosophie nein, sondern ja, die Dinge selber erkennen. Aber die Dinge werden erkannt im Spektrum ganz bestimmter Leitmotive, Leitideen, und die findet man bei Stegel, die findet man bei Schelling und die findet man auch bei Dilthey. Und bei Schelling hat mich besonders fasziniert, und das habe ich hier darzustellen versucht, wie das Werk, das am Anfang der Moderne steht, nämlich die Göttliche Komödie, herauspräpariert wird als ein Individuum, das begriffliche Schwierigkeiten macht. Und das ist das Werk der von Dante, die Göttliche Komödie, steht für ein Zeitalter, in dem wir uns heute noch befinden. Als eines, das nicht mehr durch gattungspoetische Bestimmung determiniert ist, sondern ein Individuum in der Fabile ist und seine eigene Theorie, absurderweise gebraucht. Man kann das Werk nur charakterisieren, in seiner Eigentümlichkeit auffassen. Das ist eine Fortsetzung dieser Idee des Interessanten, des Subjektiven, mit dem operiert wird, wieder in einem, das ist ein großflächigen Schema von Objektivität, Subjektivität und neuer Synthese. Das steckt in den Köpfen drin. Die Antike ist gewissermaßen die Zeit der Objektivität. Der Dichter bringt sich nicht zum Ausdruck, sondern stellt etwas objektiv dar. Diese Vorstellung geht so weit, dass in einem Nebensatz bei Schelling mal gesagt wird, dass die römische Poesie eben modern ist. Deswegen, weil Tibull und Catull subjektive Stimmungen einbringen. Das ist modern, subjektiv sein. Das orientiert sich an einer Gegensatzstruktur von Objektivität und Subjektivität und wird von diesen Autoren in einer rigorosen Härte durchgeführt, bei Vernachlässigung von sehr viel empirischem Material, hat aber einen immensen Erfolg, weil es sozusagen unsere historische Geografie konturiert. Die schaffen Landschaften, die schaffen überhaupt erst Orientierungsflächen, in denen dann die empirische Forschung allmählich Korrekturen vornehmen kann. Und ich würde auch meinen, sich in vielen Diskussionen dann dieser Vorbegriffe entledigen kann, indem man sie erkennt als bloße Vorstrukturierungen, die uns im Erblicken der Sachen selber, der Interpretation etwa von Dante oder der Lektüre von Bruno, nicht mehr stören dürfen. Sondern da muss man dann eben versuchen, in einer Detailanalyse zu sehen, was steckt in dem Werk drin, und sich von diesen Vorbegriffen, mit denen die Geschichte konturiert wurde, möglichst zu lösen. Also. Weitere Wortmeldung, bitte. Io vorrei fare un'osservazione che forse ha più un interesse letterario che altro. Io forse non ho capito bene, probabilmente non ho capito, però mi interessa molto questo giudizio di Schelling su Ariosto. Se ho capito bene, i punti importanti che caratterizzerebbero Ariosto sarebbero questa negazione dell'epos tradizionale, questo è chiaro, e questo caratterizzare i personaggi, e questo termine Willkür che è stato usato, e quindi come sempre, come tutto viene, come gli argomenti vengono soggettivamente trattati. Questo, secondo me, cioè, io mi sono occupata un po', ho letto l'Orlando Furioso, ho avuto un'altra impressione, quindi mi ha lasciato un po' perplessa questa lettura, cioè che io non vedo assolutamente niente di soggettivo nella scrittura dell'Orlando Furioso, e soprattutto in Ariosto vedo una preoccupazione, se si guardano le tre versioni dell'Orlando Furioso, che è stato corretto, tagliato, pezzi sono stati aggiunti, altri spostati, secondo una estetica ancora dell'equilibrio e della quindi della si tende quindi a creare un'opera che è ancora equilibrata in senso classico. E caratterizzazione di personaggi non ne vedo, per esempio, personaggi funzionano molto come figure e non hanno assolutamente una valenza soggettiva o interiore, quindi sono parte di questo movimento di strutture. E questa è quell'impressione che ho avuto io occupandomi abbastanza intensamente, abbastanza da vicino dell'Orlando. Quindi volevo sapere se ho capito bene che questo è il giudizio di Schelling, e chiaramente questa è comunque, anche questa è una Vorformulierung, cioè un'applicazione a mio avviso non del tutto passend all'argomento. Si è riferito a un testo che io ho letto dallo Schelling, Schelling stesso, era una citazione, e lui usa queste parole, e noi dobbiamo vedere che lui fa lo stesso che Hegel fa nel, secondo la critica di Marx. Lui fa die Sache der Logik und nicht die Logik der Sache, in un certo modo. Lui c'ha concetti, e secondo questo concetti per forza, Ariosto, anche se non lo sa, è soggettivo, anche se non lo vediamo, deve per forza essere, perché lui cade in questa epoca. Lui è grande, ha scritto il lavoro più insignificante, allora per forza deve essere soggettivo. Se non lo vediamo, umso schlimmer um die Wirklichkeit, secondo me. Deve essere così. E lui usa questo, può anche fare una descrizione di questo genere senza aver letto Ariosto. E questo c'è un doppio aspetto: da una parte non c'è niente da fare forse con l'oggetto stesso, dall'altra parte è molto forte il giudizio, è molto forte, perché c'è una, adesso noi dobbiamo salvare l'opera contro questo giudizio, contro una sistematizzazione che questi autori idealisti hanno fatto. E si vede che dentro i concetti c'è una grande forza. Il concetto della soggettività, un concetto come Willkür, o la negazione assoluta dell'epos. È un epos, ma è nello stesso momento è una negazione. Assoluta. Questo dà una grande forza, perché abbiamo adesso un contrasto di Virgilio e Omero da una parte e dall'altra parte Ariosto. Allora, anche senza conoscere, un filosofo come Schelling dà sempre una tensione grande, e c'è sempre un griff molto forte che per l'interpretazione è interessante. Così direi, che leggendo Ariosto, uno non trova niente di soggettivo, uno non trova Stimmung, ma è soltanto così un racconto bello. Ma il contrasto fra Virgilio e Ariosto forse conduce nella vicinanza del giudizio di Schelling. Weitere Wortmeldung? Vorrei però aggiungere qualcosa dal punto di vista italiano. Io sono del tutto profano in questa materia, ma mi è sembrato, vero, ascoltando, di prendermi una doccia giovanile, vero, del Rinascimento crociano, vero, che io ho appreso da giovane, e perché è vero. La fonte del Rinascimento che è stato insegnato alla generazione mia da Croce, Gentile e compagnia è nel discorso che abbiamo sentito questa mattina. Ma vorrei sentire, mi pare vero che ci sia stato un ritardo notevole nella recezione italiana di Dilthey rispetto a tutta la storiografia tedesca e filosofia tedesca arriva naturalmente in Italia con ritardo, con un certo ritardo, ma per esempio, bene o male, nel caso di Hegel e certo nel caso di Schelling c'è, almeno in una parte d'Italia, una recezione molto precoce e che in qualche modo viene quasi subito divulgata, se possiamo dire divulgata, insomma perlomeno notificata in Italia. Penso per esempio che l'amico di Leopardi, Ranieri, che non era certo un filosofo, ma ovvero in una sua Storia d'Italia pubblicata nel 43, 1843, parla di Schelling, tanto per dare l'idea, vero, di come allora potesse esserci un qualche rapporto. Mi pare che Dilthey arriva, io non so perché l'ho ricevuto nel tempo mio, vero, ma mi pare vero che la recezione di Dilthey in Italia sia stata più tarda, non so vero se sia vero. La traduzione italiana è degli anni 20. È appunto, no, è del tempo mio, me lo ricordo bene, vero. Ma appunto non so se, vero, e c'è un punto particolare, questo è un punto generale, ma c'è un punto particolare che interessa a me specialmente. Dalla sua relazione e dalle fonti della stessa è venuto fuori ripetutamente il nome di Cardano. Ora, la tradizione degli studi italiani ha recepito dalle fonti tedesche tutti gli altri che lei ha nominato, gli altri italiani che lei ha nominato, ma non Cardano. C'è una curiosa esclusione di Cardano dalla storiografia rinascimentale italiana. Mentre invece, giustamente, Cardano ha un posto nella storiografia rinascimentale straniera e tedesca in specie. Questo è un punto abbastanza, a me interessa, perché è stata una nostra germanista, Lavinia Mazzucchetti, che anche era notevole nel campo antifascista, che ha, vero, negli anni venti del nostro secolo ha rimesso in circolazione Cardano. Mi sembra che questo sia un punto abbastanza notevole di scarto italiano della linea, vero, rinascimentale segnata dalla storiografia tedesca, scarto che credo, ma appunto non sono abbastanza competente, che abbia due ragioni. Una filosofica, e cioè la difficoltà di reintrodurre Cardano in una linea idealistica, vero, filosofico-idealistica. E la seconda, letteraria, cioè che Cardano si intesta a scrivere latino, vero? E questo in Italia, nella tradizione, la tradizione storiografica idealistica del Rinascimento, tende, come si vede chiaramente negli studi petrarcheschi, da De Sanctis a Croce, a scartare la parte latina e a puntare sulla parte italiana. A me mancano tutte le conoscenze per poter dire alcuna cosa, perché non conosco la scena qui in Italia della ricezione di Delta e di Cardano. Non lo so. C'è un aspetto interessante in Burckhardt, è che sembra ci sia una velata, se non critica, una correzione di rotta rispetto alle interpretazioni romantiche della poesia, anche perché quella parte che Burckhardt intitola La scoperta del mondo e dell'uomo in realtà è una trattazione sulle tradizioni poetiche, per esempio su Dante, su Petrarca, sul sonetto, sui poemi cavallereschi. E per esempio nella monografia di Werner Kegi, no, su Burckhardt, identifica una discussione, a proposito del poema cavalleresco, una discussione con Ranke, no, e sui giudizi romantici che Ranke dava del poema cavalleresco. E quindi vorrei sapere appunto da lei un giudizio su questa, se questa mia è un'impressione o se è fondata su qualcosa di più, cioè che Burckhardt tende a una rivalutazione del classicismo, sia pur dandogli un'interpretazione, una certa aura ancora romantica, cioè per esempio la capacità che una forma chiusa come il sonetto può avere nell'introspezione del poeta, nella capacità del poeta di trasmettere, diciamo, dei sentimenti genuini e non semplicemente delle forme letterarie obiettive. Devo anche dire che non conosco questa parte. Vedo soltanto che Dilthey ha letto certamente Burckhardt, lo dice anche per lui le pubblicazioni che c'erano prima sono conosciute. Ma la relazione speciale di Burckhardt con la valutazione romantica della poesia cavalleresca non potrei dire niente. C'è un giudizio esplicito di Dilthey su Burckhardt, sulla cultura del Rinascimento, sull'assenza delle concezioni filosofiche. Sì, ecco. Weitere Wortmeldungen, bitte. Ich hatte dann noch eine Frage, und zwar zu dem Begriff der Anthropologie bei Dilthey. Sie haben mit Recht gesagt, dass das anachronistisch ist, nicht wahr, was wir unter Anthropologie oder der heutige Leser darunter versteht, ist etwas ganz anderes. Aber ich würde eben meinen, dass Dilthey damit eine Sache gemeint hat, mit diesem nicht passenden Namen, die wichtig ist, die humanistische Menschenkunde, wie ich es nennen möchte, wo auch dann Nietzsche später anknüpft, das, was eben, wie ich gestern in meinem Vortrag sagte, die deutsche Forschung seit Friedrich und Schalk die Moralistik nennt. Und da hat Dilthey zweifellos eine ganze Reihe von Urteilen, die auch heute noch in der Forschung der Moralistik aufrechtzuerhalten sind und ist in gewisser Weise zusammen mit Nietzsche Vorläufer dieser Forschungsrichtung in der deutschen Romanistik geworden. Nur zur Ergänzung. Ja, vielen Dank. Ich würde das auch gar nicht leugnen wollen. Ich habe nur versucht, ganz kurz, gewissermaßen in einer Fußnote, darauf hinzuweisen, dass es nicht ungefährlich ist, später geprägte Begriffe für frühere Phänomene zu benutzen. Der Begriff der Anthropologie hat seine eigene Tradition mit zwei Zweigen. Das eine ist die mehr medizinisch orientierte Anthropologie, das andere ist die mehr an der Psychologie orientierte Anthropologie. Und führt zu der Ausbildung einer ganz speziellen Betrachtungsweise des Menschen, in die man nicht hineinbringen darf, zum Beispiel das Kapitel of Man im Leviathan. Da gibt es auch auf Man, das ist ein Stück Menschenkunde. Und das ist so, wie Diltay es auch richtig beschreibt, aus der Renaissance mit übernommen, nämlich die Bestimmung des menschlichen Verhaltens durch die Triebkräfte, die in ihm liegen, von Natur. Auf Man. Ja, kann man dazu sagen, es ist die Hobbesche Anthropologie? Nicht ganz und doch wieder. David Hume schreibt ein Treatise of Human Nature. Ist das Anthropologie? Also es ist gefährlich, solche Begriffe, die sich einmal historisch ausgebildet haben, in andere Felder zu transportieren, wenn man nur, ich will ja gar nichts dagegen haben, ich will nur sagen, es ist nicht ungefährlich, weil es häufig spezielle Phänomene verdeckt, die, wenn man sieht, dass der Begriff oder das Wort noch nicht da ist, erst dann zur Erscheinung kommen. Nämlich die Frage, was steht dann anstelle dieses Wortes? Wie wird denn dieser Komplex, der in der Renaissance tatsächlich thematisiert wird, mit zum Teil aristotelischer, zum Teil stoischer Psychologie, wie wird denn der als Einheit gefasst? Wenn man das Wort Anthropologie schon nimmt, hat man sich unter Umständen diese Fragestellung verbaut. Also nicht, es war nicht mehr als nur der Hinweis oder wie zum Beispiel auch Technik der Natur ist also etwas an sich nicht Mögliches. Die Natur ist kein Techniker. Technik macht die Menschen. Techne ist der alte Begriff für das, was der Mensch macht. Die Natur steht im Kontrast zur Technik. Wo kommt zum ersten Mal diese Zusammennahme vor von einer Technik der Natur? Es kann interessant, es kann auch ganz uninteressant sein, aber es kann interessant sein, und wenn man den Begriff schon benutzt bei Autoren, die davon nicht sprechen, das gibt es nicht bei Spinoza, das gibt es auch vorher nicht, kann man sich unter Umständen etwas Interessantes verbauen, dadurch, dass man schon dieses Wort benutzt. Also es war mehr sozusagen ein meteorologischer Hinweis, dass hier etwas vielleicht verstellt wird durch den Import von Worten und Begriffen, die für uns selbstverständlich sind. Wir sollen sie auch benutzen. Es ist ja, man will ja nicht da jetzt kleinlich sagen, das darf man nicht. Nur Vorsicht, es kann verfänglich sein. Die Humanisten selbst in ihrem Selbstverständnis nannten diese Menschenkunde Moralphilosophie. Philosophia Morale war ja ein Teil der sieben Studia Humanitatis, wurde an der Universität gelehrt, hauptsächlich von Humanisten. Das ist ja eine der Einbruchstellen der Humanisten in das Universitätsprogramm. Und die Humanisten verstanden sich da als Moralphilosophen. Schon Petrarca sagt ja in dem Brief an die Nachwelt, dass er besonders an der Moral interessiert war. Und das ist das, was wir eben in Deutschland mit dem Begriff der Menschenkunde verbinden, der eben nicht diese anachronistische Anthropologie, die es ja eben nicht geben kann um die Zeit. Weitere Wortmeldung. Bitte, Herr Hinz, geben Sie... Ich hätte noch mal eine kurze Frage zur romantischen Sicht der Renaissance, weil mir doch scheint, dass sich jedenfalls nach der Jenenser-Romantik die Sicht auf die Renaissance relativ schnell verstellt. Nämlich dadurch, dass jetzt, sagen wir mal, gegenreformatorische Autoren, also Calderon in erster Linie, in den Vordergrund rücken, weil da also das Romantische vorgeprägt ist, nicht also durch die Einheit des Komischen, des Tragischen, durch den Katholizismus und ähnliche Dinge. Und was ich Sie einfach fragen wollte, wie sehen Sie die, sodass, also in, wenn ich die Vorlesung von August Wilhelm Schlegel richtig erinnere, springt er relativ rasch über die Renaissance hinweg, um lange bei Calderon etwa zu verweilen. Was ich Sie einfach fragen wollte, ist die ganz banale Frage, wie Sie das Verhältnis sehen zwischen der Wahrnehmung der Renaissance zunächst mal und dann der Konzentration auf also explizit und programmatisch katholische Autoren wie in Spanien. Ich denke, bei Hofmannsthal werden wir später dasselbe Problem vielleicht nochmal diskutieren können. Ja, ich glaube, was Sie sagen, trifft mit den Befunden, die ich so vage auf diesem Gebiet habe, überein, zum Beispiel auch das Herausstreichen des Don Quixote. Abwertung von Ariost, nein, nicht Ariost hat den ersten Roman geschrieben, sondern der Don Quixote. In dem wird eigentlich erst das typisch Moderne und der Roman als seine eigene, in seiner eigenen Gestalt gefasst. Das wird mit der Abwendung der Romantiker von ihrer eigenen Person in gewisser Weise und dem Umkippen und Umkehren zum Katholizismus zusammenhängen und dem Versuch jetzt eine eigene, sagen, historische Fluchtperspektive zu eröffnen, wo natürlich der spanische Autor deswegen ein gewisses Prä hat, weil er von protestantischen Ideen nie heimgesucht wurde. Aber wie sich jetzt bei Auswählen Schlegel in den Vorlesungen die genauen Abschattierungen ergeben gegenüber dem früheren Friedrich Schlegel, kann ich nicht sagen, außer dass eben der August Wilhelm Schlegel in seinen Urteilen sehr bestimmt ist von dem, was beim Friedrich Schlegel vorher formuliert wird. Also Petrarca wird ja aber rezipiert, nicht wahr, von Herrn Schlegel. Ja, ganz klar. Da, also diese Entwicklung mit Calderón ist etwas später. Ja. Ist ja typisch, nicht wahr, Lope wird nicht so rezipiert wie Calderón, weil Calderón eben diese spezifisch katholischen Elemente hat und ganz weit weg von der eigentlichen italienischen Renaissance ist. Vorrei aggiungere solo qualcosa sulla fortuna di Dilthey in Italia, appunto, di cui si è parlato. Cioè, certamente nel grande pubblico, nel pubblico degli studiosi si diffonde tardi, però ci sono due cose che abbastanza interessanti. Intanto che Benedetto Croce voleva far pubblicare dei testi di Dilthey e di Weber alla fine degli anni, dei primi anni 10. Infatti ci sono le sue lettere all'editore La Terza dove propone questi autori, poi La Terza per ragioni economiche non li pubblica. Quindi c'era evidentemente Croce aveva interesse, sono lettere che una mia scolare, la dottoressa Colli, ha trovato nell'archivio La Terza, che sono abbastanza interessanti. D'altra parte io credo che una certa influenza di Dilthey ci sia già anche nella famosa memoria di Croce, quella sulla storia ridotta sotto il concetto generale di arte, nella famosa relazione letta all'Accademia Pontaniana, che poi è uno degli inizi anche della fortuna di Croce, della grande fortuna. E mi pare che lì ci sia non si parla mai di Dilthey apertamente, ma la posizione generale mi sembra che riveli una conoscenza dei testi di Dilthey, che Croce conosceva molto bene la cultura tedesca, era la cultura che conosceva meglio, certamente. Gibt es überhaupt etwas Umfassendes über die Dilthey-Rezeption außerhalb Deutschlands? Ich denke an Ortega y Gasset, der ja in Spanien Dilthey bekannt gemacht hat. Also in den Band Materialien zur Philosophie Dilthey's taucht kein Autor nicht deutscher Herkunft auf. Das ist also doch ein urtümlich deutsches Phänomen. Auch dann die Auseinandersetzung um Dilthey im Zusammenhang der Heidegger-Rezeption. Wie weit hängt Heidegger von Dilthey ab und wie weit wird der Graf York relevant, mit dem Dilthey korrespondiert hat, den der Heidegger so positiv herausstellt als den eigentlich fundamentalen Autor. Aber sehr viele Elemente der heideggerschen Vorstellung sind ja bei Dilthey vorgeprägt. Da wird es sicher auch im Ausland bei dem immensen Heidegger-Enthusiasmus auch der Amerikaner sicher Arbeiten geben. Im Übrigen werden auch die Dilthey-Studien von einem Amerikaner mit herausgegeben namens McCreel, sodass also dort auch in Amerika ein Interesse an Dilthey besteht. Weitere Fragen, Herr Hammerstein, bitte. Ich darf nochmal auch zwei kurze Fragen nur stellen. Gerade im Zusammenhang mit Dilthey, ich erinnere mich, Sie verwiesen darauf, dass er Petrarca schildert, der sich selbst verwirklicht, das volle Leben ist, und fügten etwas amüsiert hinzu. Im 19. Jahrhundert wusste man, was das volle Leben ist und wie man als Mensch das verwirklicht. Und dazu hätte ich gerne vielleicht noch ein paar erläuternde Bemerkungen, in welcher Richtung Sie vermuten, dass Dilthey das volle Leben, das Einzelnen oder eben eines solchen Heroen gesehen hätte. Ein zweites, was bei Ranke mir ja auffiel, was sicher auch bei Burckhardt eine große Rolle spielt und bei Ihnen wiederkam, ist die Theorie oder die Suche, die Theorie, dass es die Moderne gäbe und die Suche, wann sie beginnt. Also Streit Dante Petrarca beispielsweise. Ließe sich das verkürzen, auch im philosophiehistorischen Kontext, den Sie vorgeführt haben, tatsächlich auf die Frage, wann beginnt die Moderne und wodurch ist sie spezifiziert? Questa questione dell'inizio del moderno è di Petrarca. Credo che fondamentale è Voigt, perché vero nel 59, all'inizio della Wiederbelebung, Voigt esclude Dante in modo chiaro, vero, e dedica a Petrarca il primo libro, che è una fondamentale monografia su Petrarca, vero? E direi che è lì, ed è questo che rende difficile la recezione di Voigt in Italia, è proprio questo punto, cioè di aver respinto Dante indietro e messo e rimesso Petrarca a iniziatore della Età Nuova. Ja, damit wird vielleicht die zweite Frage schon beantwortet. Es ist nur eben auffällig, dass Hegel und Zeitgenossen von Hegel auch Petrarca an den Anfang stellen und Dante zurückstellen, entgegen dem Votum von Schlegel und Schelling in diesem Kontext. Zur ersten Frage, ja, meine Ironisierung der Vorstellung von Dilthey vom vollen Leben kommt natürlich aus dem 18. Jahrhundert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kant den Ausdruck gebraucht, positiv das volle Leben, oder David Hume vom Full Life oder sowas spricht. Es ist etwas feiner und gentlemanhafter gesonnenen Autoren des 18. Jahrhunderts fremd, in dieser Weise mit dem vollen Leben zu kokettieren. Was ist das eigentlich? Wer lebt denn voll? Wer weiß das denn? Also mich erstaunt es immer, bei Autoren wie Dilthey oder auch anderen Autoren des 19. Jahrhunderts, mit diesem Aplomb und der Affirmation solche Begriffe verwendet zu sehen, die für mich ganz fremd klingen, weil ich eben wesentlich mich mit dem 18. Jahrhundert beschäftige und es mir dann immer seltsam vorkommt, dass David Hume etwas schreiben sollte, der realisierte the full life. Oder sehr, sehr seltsam. Das sind Kategorien, die im 19. Jahrhundert einbrechen. Ich habe ganz kurz hingewiesen auf so eine Art von Naturalismus. Und wenn wir schon mal, wie das in der letzten Sitzung angeklungen ist, lange und große geistige Linien ziehen und uns hinauswagen auf dieses Durchziehen von Perspektiven und Sichtweisen, dann würde ich sagen, dort bahnt sich tatsächlich etwas ganz Gefährliches an. Auf das volle Leben als Letztbegriff, auf die urwüchsige Kraft als Letztbegriff sozusagen zu rekurrieren und das als Kriterium der Unterscheidung von Hobbes und Spinoza, das hatte mich von Hobbes und Machiavelli zu nehmen, das hatte mich interessiert. Das ist doch etwas ganz Gefährliches. Und das wird hier mit einer Naivität und einer Großzügigkeit gemacht, als sei damit irgendetwas gesagt. Als wüsste man, was das ist. Was ist das? Ich finde, gerade demgegenüber sollte man sich außerordentlich skeptisch verhalten und dann sehen, dass man irgendwelche anderen Begriffe gewinnt. Das mag ja schwerer sein, aber das volle Leben ist es sicher nicht. Meinen Sie nicht, Herr Brandt, dass mit diesem bei Dilthey verwendeten Begriff schon dieser Einbruch des Irrationalismus, der dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts ganz stark wird, Heusinger hat ja mal darauf hingewiesen, dass das da schon ist, denn was ist das volle Leben, da ist da alles mit reingepackt und man kann eben es nicht definieren. irrational. Das war ein Begriff, den eigentlich ein Philosoph nicht verwenden sollte. Ja, würde ich auch sagen. Das Herr Wanduschka, bitte. Ich möchte gerade sagen, dass in dieser Verwendung des Begriffs das volle Leben, da spiegelt sich ja bereits die Auffassung der Renaissance. Das ist ein Einbruch auch des Renaissancismus. Wenn ich hier zum Beispiel, ich habe gestern zitiert, diese Stelle bei Hippolytein, nicht wahr, der sich selbst als eben Gelehrten sucht und Anatomen, Krankheit und Schwächlichkeit gegenüber den Renaissance-Menschen, der eben das volle Leben lebt. Das ist ja, eben ja. Dann die blonde Bestie. Also und auf niedrigem Niveau eben der Cesare Borgia und so weiter. Es hängt auch zusammen natürlich mit Antiklerikalen, Anti-Metaphysik, Tendenzen und so weiter, die ja alle sich um dieses neue Ideal des Renaissance-Menschen, der Amoralismus, ja wenden. Und das geht also in Italien, brauche ich ja nur zu erwähnen, nicht wahr, Gabriele D'Annunzio, nicht wahr, der Andreas Perelli, der lebt das volle Leben, ich glaube, idealisiert, und D'Annunzio lebt das volle Leben, Il Vate, nicht wahr, der eben alles macht, der eben der große Liebhaber, der große, und dieses ganze Ideal auch, das ja in Italien eine so große Rolle spielt und seit Burckhardt ja auch so immer wieder unterstrichen wird, das Uomo Universale, nicht wahr, der eben alles kann, der die Münze in die Domkuppel schleudern kann, wie Leon Battista Alberti und so weiter. Ich glaube, das ist ein typischer Ausdruck dessen, was ich gestern etwas vielleicht primitiv eben den Renaissancismus genannt habe. Danke sehr. Weitere Wortmeldungen? Wenn das nicht der Fall ist, darf ich zunächst allen Beteiligten von heute Morgen für die Mitwirkung danken. Und habe dann einige Mitteilungen zu machen. Zunächst mal ist zu meiner großen und zu unserer großen Freude Herr Professor Gerhardt eingetroffen, sodass wir ganz dem Stundenplan entsprechend heute Nachmittag den Vortrag von Herrn Professor Gerhardt hören über die Renaissance im Denken Nietzsches. Ich darf mir die Freiheit nehmen, für 3:30 einzuladen, Tre e mezzo. Herr Professor Gerhardt ist vorhin angekommen, will nochmals ins Hotel sich erfrischen. Und ich glaube, Zeit genug, Herr Prodi, haben wir, wenn wir, se cominciamo alle tre mezzo, basta come. Come loro hanno capito, non c'è il problema di vuoto, nel senso che c'è la biblioteca, si può approfittare per studiare, per verificare. Dann hat mich Herr Professor Prodi Fragen seines Verhältnisses zu anderen Denkern und zu anderen Strömungen im 18. und im 19. Jahrhundert kommen. Ist Herr Gerhardt gut zu verstehen, auch gli ultimi capiscono bene o bisogna usare il microfono? Per la registrazione, ma non c'è filo. Sì, registra lo stesso. Dunque meglio. Non va come amplificazione? Non lo vuole usare. Ah, non vuole usare. Ma bisogna usarlo. Ich werde so sprechen, dass es in das Mikrofon geht. Das ist also für mich kein Problem. Ich will vorher nur eines noch sagen, dass ich mir bewusst bin, dass ich diesen Vortrag nicht vor einem Kreis von Nietzsche-Spezialisten halte und deswegen etwas mehr von Nietzsche zitiere, um ihn hier vor Augen zu führen, als ich das normalerweise tun würde. Dadurch wird der Vortrag etwas länger. Ich rechne dabei auf Ihr Verständnis.